Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Ihr wisst, ein neues Jahr heißt neue Games. Das heißt, unser Einkaufskorb muss wieder einmal gefüllt werden mit Games, mit neuen Games. Und da ich das natürlich immer nicht alleine machen will, sind meine zwei besten Einkaufsfreunde wieder mit dabei. Hallo Jürgen, hallo Markus. Servus, hallo. Hi. Habt ihr eigentlich irgendwelche Games, auf die ihr euch dieses Jahr extrem freut? Ich will unbedingt Crimson Desert ausprobieren. Oh ja, ich auch. und natürlich sogar. Monster Hunter Stories 3. Mm, nice. Und noch ein paar, Markus? Wo mir der Name gerade nicht einfällt. Ja, ich überlege gerade, die nach Monster Hunter Stories 3 rauskommen, fällt mir der Name nicht ein. Die habe ich. Da spreche ich dann drüber, wenn wir da soweit sind. Und die anderen sind ja eigentlich streng genommen schon draußen, die ich nicht alle gekauft habe. Ja, wir nehmen das Ganze ein bisschen später auf, weil wir gedacht haben, dass Nintendo seine Direct raushaut. Aber das Einzige, was sie gemacht haben, ist eine Pokémon Direct, eine Partner Direct und eine Indie Direct. Aber die eigentliche Direct kommt wahrscheinlich, sobald der Podcast hier erschienen ist. Die geilste Wirtschaftssimulation aller Zeiten. Nintendo. Welche? Also Nintendo. Ja, schon irgendwie, ja. Wir haben wie immer eine Liste vor uns. Wir gehen die ganzen Sachen ab. Es gibt schon einige Sachen, die angekündigt wurden und auch schon erschienen sind. Aber es gibt natürlich auch einige Sachen, auf die wir uns noch freuen, die auch immer noch rauskommen. Und es gibt einige Sachen, die noch nicht angekündigt wurden. Da gibt es noch ein To Be Announced. Wenn ich so in den Januar direkt reingehe, das Einzige, was mir da auffällt, also mir persönlich einfällt, ist Fire Emblem Path of Radiance. Das ist dieser Nintendo Switch 2 Port, den es jetzt gibt. Den genau, das ist halt in den ins GameCube-Portfolio von der Switch 2 gerutscht. Richtig. Also das alte GameCube-Spiel kann man jetzt endlich auch zocken, weil wenn man es physisch haben will, zahlt man sich dumm und dämlich heutzutage. Leider, ja. Und physische Version gibt's nicht mehr. Dementsprechend bin ich froh, dass es halt jetzt im Switch Online Portfolio dabei ist. Ich habe schon das Tutorial gespielt. Es ist super. Gut? Ja, der Port funktioniert ohne Probleme. Fuck yeah. Hast du das nicht original daheim oder war das für die Wii? Nee, ich habe das für die Wii hier. Du hast das für die Wii daheim. Oh, das ist auch nicht mehr bezahlbar, Alter. Huch. Ja, das hat meine Freundin Gott sei Dank irgendwie noch halbwegs günstig hier stehen können. Nice, sehr cool. Was ich auch noch sehe, ist ein Game, was mich interessiert und sonst niemanden, Code Violet. Das ist ein Action-Horror-Game. Es ist absolut grauenhaft. Es ist absolut furchtbar. Es ist eins der schlechtesten Games des Jahres. Und ich kann es kaum erwarten, bis das Ding 10 Euro kostet. weil das ist, oh mein Gott, das ist purer Dreck. Du bist eine leicht bekleidete junge Dame, die durch die Gegend rennt und gegen schlecht animierte Velociraptoren fightet genmanipulierte Dinosaurier kämpft. In einer furchtbar aussehenden Umgebung mit grauenhafter Steuerung, aber Hauptsache, du kannst im knappen Kleidchen durch die Gegend rennen oder im engen Lederoutfit. Es ist kompletter Garbage, aber ich kann es kaum erwarten, bis das Bins gehört. Habe ich Bock drauf. das möchte ich das mir Das klingt definitiv nach einem Stefan-Spiel, ja. Definitiv. Das klingt nach einem Spiel für mich 100%, ja. Ich habe aber auch noch so ein Ding im Januar, wo ich sage, das ist so ein Markus-Spiel, da freue ich mich drauf, weil es jetzt für die Nintendo Switch 2 gekommen ist, Diskea. Der erste Teil. Der erste Diskea-Teil kam. Diskea, wie auch immer man es ausspricht. Aussprache bitte verzeihen. Aber. Ja, Diskea. Das ist eigentlich. Niemand brutalste. Diskea Mayhem. Oh, nice. Taktik, die du überhaupt spielen kannst. Nicht im Sinne von brutal, weil viel Action drin ist, sondern. Naja, es kloppt dich einfach in die Knie. Und dann fängst du von vorne an. Erstens, ich sag schwer und du kannst es ungefähr den Rest deines Lebens spielen. Weil immer wenn du in der Story gerade nicht gelevelt genug bist und selbst wenn du genug gelevelt bist, sobald du verlierst, fängst du einfach die Story von vorne an. Ist das nicht geil? So trainiert man Leute. Get good. Ja, aber das ist so das perfekte Spiel so für dieses, welche drei Spiele nimmst du mit auf eine einsame Insel? Auf jeden Fall Diskea, weil ich es unendlich lange spielen kann. Das gibt's da nicht Level 9999? Ja, irgendwas sowas? In die Richtung, glaube ich, ja. Es ist komplett irre, ja. Und Pinguine, das ist ganz, ganz... Prinnies. Ganz viele Prinnies. Die sind super. Ganz viele Prinnies. Absolut großartig. Gab's so eine Prinnies, nicht auch irgendwie so ein Sidescroll-Spiel früher mal? Gibt es zwei Stück davon. Beide gab's für die PSP, die gibt's aber auch umgesetzt. Ich glaube irgendwas auf The Search of the Panzu oder irgendwie sowas. Wir haben richtig, richtig weird. Es sind so Sidescroller-Beat'em-ups. Mhm. Was auch erschienen ist, Quarantine Zone, The Last Check. Das ist ziemlich witzig. Du hast sozusagen, du bist jemand an so einem Schalter, wo halt Leute von einer Apokalypse reinkommen. Du musst es scannen, ob ihr Heartbeat okay ist, was sie so mitgenommen haben, ob sie gebissen wurden. Und dann kannst du entscheiden, ob sie liquidiert werden oder ob sie mit in die Kolonie dürfen. Es ist Papers, Please-mäßig. Papers, Please mit so einem Apokalypse-Setting. Ist ziemlich funny gemacht. Es sind auch ein paar Streamer, die auch ein paar Cameos haben. Und es ist schon ziemlich witzig. Von dem, was ich gesehen habe. Code Vein 2, wenn jemand noch ein Flop-Spiel für seine Liste braucht. Code Vein 2 habe ich schon gespielt. Ungefähr 40 Stunden. Ist okay. Es ist besser als der erste. Ich habe mir Code Vein 2 gehofft. Es ist gleich wie der erste, aber auch nicht ganz irgendwie. Es ist ein bisschen besser als der erste Teil. Es ist Open World. Das einzige Problem, was das Spiel hat auf der PS5, ist es ekelhaft nicht optimiert. Nee. Du hast so abartigen Input-Lag an manchen Stellen. Ich hab's das mal beiseite gelegt und warte ab, bis es gepatcht ist. Ich hoffe, dass es gepatcht wird. Wenn nicht, muss ich es ruckelnd weiterspielen. Aber es ist gut. Nur der Schwierigkeitsgrad ist brutal an manchen Stellen. Der springt so zwischen, hey, ich habe keine Probleme, das Spiel durchzuspielen, das Spiel weiterzuspielen, bis zum der Boss braucht dich 4,5 Stunden. es ist krass. Hytale kam raus, sozusagen eine Early Access Version. Wer Hytale nicht kennt, ist im Prinzip, es gab damals eine Mod zu Minecraft, die hieß Hytale, die war sehr beliebt. Die wurde dann aufgekauft von der Firma, die hat das Ding ruiniert. Der Main-Typ hat das Ding zurückgekauft, weil die Firma gesagt hat, wir machen dann nichts mehr. Hat dann die Lizenz zurückgekauft und hat es jetzt selber gemacht und hat es jetzt veröffentlicht im Early Access. Es ist Early Access, aber es ist sehr, sehr beliebt. Hytale. Kann ich nur empfehlen für Leute, die draußen was anderes mal spielen möchten als das normale Minecraft. Dann das Animal Crossing Switch 2 Add-on-Paket. Who gives a shit? Das ist Animal Crossing. Weißt du, da kommen so 5 Jahre später. Kannst du mir gefallen tun, immer dazu sagen, welches Datum das ist, damit ich weiß, wo wir auf der Liste sind? Ah, Januar 15. Danke. 15. Januar kam da Animal Crossing New Horizons, das Switch 2 Update, mit Live-Service-Update oder halt mit Updates zu dem Game, die hätten vor 5 Jahren schon rein können, eigentlich, oder vor 6 Jahren. Müssen. Müssen, ja. Ja, aber das Spiel ist ja tot. Ja. Also zumindest aus bei der Hardcore-Community. Es wird noch sehr gern gespielt. Also die Core-Community spielt immer noch die Scheiße daraus, also. Ja. Aber du kriegst keine neuen Spiele mehr rein. Ich glaube weniger, ja. Die Leute suchen alle was Neues. Ja, greife ich ein bisschen vor, aber es kommt ja bald Tomodachi Live. Stimmt, ja, da freuen sich die Leute richtig drauf. Da bin ich überhaupt. Ja, meine bessere Hälfte freut sich schon sehr drauf. Ja, die hat schon das 3D-Spiel mein Bruder sehr viel auch, gespielt. Mein Bruder kann es auch kaum erwarten. Der hat auch das TS-Ding gespielt, wie bescheuert. Dann auch am 15. Januar erschien der neueste Legend of Heroes-Teil. Da sollte ich wirklich langsam mal anfangen, die Dinger zu spielen. Jesus Christ. Sind ja nur ungefähr 20 Stück in der Lore haben, oder so. Wir haben doch letztes Jahr den Ding gekriegt, mit dem du ideal anfangen kannst. Ja, den ersten überhaupt. Ja, stimmt. Ja, Trails of the Sky oder wie der hieß. Ja, da kommt der zweite dieses Jahr auch noch raus, am Ende des Jahres. Eben, ja. Also mal schnell den einen 100-Stunden-Ding durchkloppen. Und danach den nächsten 100-Stunden-Durchkloppen. Hervorragend. Oh. Nice. Dann am 20. Januar kam 2XKO, ein Fighting Game von Riot, was im Prinzip schon tot ist. Weil die haben schon die Hälfte ihrer Leute entlassen und haben das Spiel im Prinzip aufgegeben. Nice, ein Free-to-Play-Fighting-Game. Es sieht hübsch aus, ja, aber es ist halt ein Fighting-Game. Die sind halt Nische. Das ist wirklich Nische. Fighting-Games sind Nische. Und da musst du dich, entweder bist du einer von den Großen oder du bist. Ja, entweder bist du Street Fighter, Mortal Kombat. Oder Tekken. Ja. Oder Tekken. Und das oder, war's. Oder ein paar der Anime 2D-Fighter. Ja, wo mir jetzt Guilty Crown, glaube ich. Ground Blue. Und, Ground genau, Blue Fantasy zum Beispiel. Genau, die Spiele. Die zünden aber halt auch nur bei den Anime. Ja, aber die haben halt wirklich große Fanbases wenigstens. Ja. Guilty Crown, das hat gefühlt nur 100 Leute, die es kaufen, aber die spielen das auch für den Rest ihres Lebens. Die spielen die Scheiße aus dem Spiel, ja. Das stimmt. Gegen allerdings. Die solltest du auch nicht versuchen anzutreten. Nein, die prügeln jeden Pixel aus dem Bildschirm. Ja, das stimmt. So. Am 20. Januar gab es auch noch Mio, Memories in Orbit. Wenn man ein Metroidvania, wenn man Metroidvanias mag, empfehle ich euch Mio. Wenn man schwere Metroidvanias mag, empfehle ich euch Mio erst recht, weil das Spiel ist sauschwer. Aber weil sehr, sehr schön. Nicht gereicht hat. Richtig. Weil Mio ist wirklich sehr, ist sehr, sehr hübsch. Ist ein Erstlingswerk von den Entwicklern und es ist absolut großartig und es ist ein fuckschweres Game. Du meinst, Mio ist sowas wie, wenn Leute ein Spiel wie, naja, was hatte Jürgen vorher gesagt? Silksong durchspielen und Silksong, sich denken, ja. Boah, das war mir jetzt zu leichter und dann werden sie Entwickler. Sozusagen, ja. So schwer ist es nicht, aber dennoch ist es knackig. Ja, ich sag ja, das ist dann für die Spieler, die halt Silksong fertig haben und was auf ähnlichen Level suchen. Ja. Genau. Am 22. Januar gab es dann Ark Knights Enfield. Das Spiel sollte Markus eigentlich spielen, aber sollte es auch gleichzeitig nicht spielen. Warum? Als Gacha. Erstens ist es Gacha, zweitens ist es halt echt niedliche Anime-Mädchen und auch hübsche Anime-Boys. Aber es hat ein Ding, was dir gefallen wird, das ist nämlich ein Factory-Sim gleichzeitig. So eine Art Factorio. Aber ich kann mir sowas mit Gacha nicht antun. Ich bin ein Komplettist. Ja. Komplettisten und Gachas heißt arm. Ja, das stimmt. Also ich hab's angespielt. Für mich ist nichts, weil ich mit diesen Factorio-Sims nichts anfangen kann. Ich hab's angespielt. Es ist ganz nett. Du faltest halt auch und baust halt irgendwann deine riesengroße Fabrik und dein ganzes automatisches Dings auf und so weiter. Ich denke mir so, mein Gott, das wäre eigentlich was für Markus, aber er sollte das nicht spielen, weil es ein Gacha ist. Nein, ich hab mir sowas Ähnliches geholt letztes Jahr ohne Gacha. Aber was war das? Für die Switch auch ein Factory Simulator. Wie heißt der? Irgendwas mit Rocket Labs? Little Rocket Labs. Ah, ja, ja, ja. Ja, kenne ich. Es müsste auch sowas dann in der Art sein. Weil das ist so cool. Factorio, nur ein bisschen leichter. Von dem, was mir noch aufhört am 22. ist Cult of the Lamb Bullhaven. Das ist das erste Bezahl-Addon. Das ist richtig gut. Das ist ein massives Expansion. Das ist richtig gut. Von dem, was danach kommt, was mir noch auffällt, ich will nicht über Final Fantasy VII Remake reden für die Nintendo. Warum? Das nicht verdient. Jeder Switch 2-Nutzer kann jetzt dieses einmalige Erlebnis. wenn ihr wollt, könnt ihr noch, was am 26. Januar erschienen ist, Highguard spielen bis zum 12. Aber bis der Podcast raus ist, ist es weg, weil es ist nämlich wieder offline. Gott sei Dank. Sehr schön. Deswegen ist es auch schön im Podcast. Ja, und sie verstehen nicht, warum es nicht geklappt hat. Ja, das ist so. Also die komplette Situation von Highguard ist kompletter Schwachsinn, was die hier gebaut haben. Auf beiden Seiten. Kompletter Blödsinn, was die gebaut haben. Herrlich. Das war ja Untergang mit Ansage. Das war ein Untergang mit Ansage, ja. Absolut. Hey, the next big thing. Hier, Highguard. Oh, who cares? Hey Leute, ich habe eine zweite Titanic gebaut. Die hat schon rechts das Loch für den Eisberg vorgeschnitten. Ja, aber echt. Ich weiß nicht, warum die untergegangen ist. Die machen den 700. Live-Service-Hero-Shooter. Ja, geben ihm den One More Thing in den Game Awards. Wo ich bloß denke, du darfst in den Game Awards als One More Thing nur das dickste Ding des Jahres packen. Ja. Und dann ist es Highguard. Und dann ist es der generischste Hero-Shooter. Ja, der New Breed von Hero Shooter. New Breed ist derselbe Shit, den wir schon immer gespielt haben. Ja, viel zu große Maps, viel zu wenig Leute. QTEs beim Nahkampf und beim Abbauen von Gegenständen. Du musst gleichzeitig abbauen, du musst gleichzeitig deine Basis beschützen. Zu viel auf einmal. Das Spiel hatte keine Werbung gemacht bis 2 Wochen, bevor es erschienen ist. Bevor dann Jeff Keighley dann 1000 Werbungsdinge gemacht hat, weil er so überzeugt von dem Game war. Nee, er war nicht überzeugt von dem Game. Irgendjemand hat unter dem Schreibtisch Kniearbeit geleistet. Ich glaube auch, ja. Oder er hat selbst Geld investiert. Er hat 52 Stunden in dem Game. Und ich so, the fuck? Kein Mensch hat das. So viele Spiele hast du gar nicht gekriegt. Ich fand's geil. Es hat gestartet mit 92.000. Eine Woche später war es auf 1.000. Eine Woche später war es auf unter 1.000. Und der Tag, bevor es angekündigt wurde, dass es down geht, habe ich reingeguckt. Es waren 240 Spieler in der letzten Woche. Das war so, es ist tot. Oh, das ist brutal. Das ist übel. Das ist echt übel. Vor allem 200 Millionen in den Sand gesetzt mal wieder. Ah, herrlich. Tja, es war in fact doch Concord 2. Sehr schön. Herrlich. Tut mir natürlich leid für die Entwickler, ja, weil die ja auch wieder gefeuert werden. Ja, die müssen es wieder ausbauen. Ja. Es tut mir leid für die Entwickler, aber es tut mir nicht leid für deren Chefs. Absolut nicht. Absolut nicht. Null. Wie habe ich gesagt, alle Chefs, alle CEOs durch AI ersetzen, das gibt mehr Sinn. Ja, aber echt. Am 28. Januar kam dann übrigens auch Core Keeper für die Nintendo Switch. Core Keeper kann man mittlerweile überall spielen. Fantastisches Game, spielt Core Keeper. Wenn ihr sowas so liebt gut. Wie Sandbox und Survival, spielt Core Keeper. So gut. Was ihr nicht Switch spielen solltet, ist. Ich kann es mir wesentlich besser vorstellen, weil es halt auch einen richtig geilen Multiplayer hat. Hat's. Du kannst es wunderbar nebenher spielen auch. Auch im Handheld-Modus und so weiter. Das ist echt gut. Das ist ein mega gutes Game. Ich habe es auch nur angefangen gehabt. So, ich probiere es mal aus, 8 Stunden später. Ich sollte ins Bett. Ja, was Stefan gerade erwähnen wollte, Dispatch für die Switch nicht anrühren. Nee, nicht anrühren, die ist geschnitten, die Version leider. Nein. Nee, es gab ja die Version, also bei der Originalversion für PlayStation und PC und Xbox konntest du ja selber den Knopf drücken, ob du es zensiert haben möchtest oder nicht. Richtig. Weil das war ja die Version für Streamer, wenn du so willst. Und ja. Finde ich ja eigentlich einen netten Service, aber bei der Switch ist automatisch die das an und du kannst es auch nicht ausstellen. Richtig. Dann weg, Finger weg von dem Game. Auf das Geile ist, die Leute dachten, das hätte wäre Nintendo schuld, aber die Entwickler haben halt das selber gewollt, so aus irgendeinem Grund. Kauft es nee, sie haben mit Nintendo geredet. Konsole. Sie haben mit Nintendo geredet und Nintendo hat gesagt, wenn ihr es nicht zensiert, könnt ihr es nicht haben. Ja, ihr habt Pornogames auf eurem Dings drauf. Ja, aber die sind ja auch zensiert. Ich sag, okay. Ja, Pornogames auf euren Konsole drauf. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, nur Hentai Heaven 1 bis 9. Alles gut. Ja, alles zensiert, also kein Porno. Am 29. Januar erschien auch Karen. Dieses Action, also Adventure Survival Game, wo man klettert. Wunderschönes Spiel. Absolut großartig, ich hab's gekauft. Die Klettersteuerung soll nur ein bisschen fummelig sein, habe ich gehört. Es gibt einen leichten Modus, wo das Klettern vereinfacht ist, wo du dich mehr auf die Story konzentrieren kannst, was ich sehr gut finde. Du hast zum Beispiel nicht so ein Minigame, wo du diese Stats in den Dings reinrennen musst. Das ist da weg, finde ich sehr gut. Das Spiel ist großartig. Die Story ist super, es ist sehr emotional an manchen Stellen. Fantastisches Spiel, kann ich jedem empfehlen, der Indie-Games so unterstützen möchte auf jeden Fall. Großartiges Game. Hammergut. Musik ist gut. Du kannst unglaublich viele Sachen finden. Kein Gameplay ist wie jedes normale Gameplay, weil diesen Berg, den du raufkletterst, der ist so riesig, du findest irgendwo immer andere Dinge, die ein anderer Spieler zum Beispiel nicht gefunden hat. Was ich sehr cool finde. Weil du deine Route komplett anders legen kannst. Es gibt keine vorgeschriebene Route. Du kannst genauso raufklettern, so oft du solo wie du willst. Und fertig. Sehr, sehr gutes Game. Kann ich nur empfehlen. Was ich dann später weiter unten sehe, ist halt am 30. Januar Codemain 2, darüber haben wir schon geredet. Vom Januar fällt euch nichts mehr ein? Nope. Nö, nicht wirklich. Bin schon im Februar dann gedanklich. Gehen wir direkt in den Februar über. Ist euch ist irgendwas von dir, von mir? Ich sehe nur vom 4. Februar Sheeran the Wanderer. Gab eine iOS und Android-Version, who cares? Aber Sheeran the Wanderer ist ganz 5. nice. 5. Februar, da Dragon Quest 7. Yep. Dragon Quest 7 Rematch. Oh. Hast du's? Nein, ich will es haben, aber ich habe mir dieses Jahr so eine verrückte Regel auferlegt. Die da wäre, erzähle. Dass ich nur 3 Spiele parallel spiele und es muss immer 1 Slot frei sein, wenn ich mir ein neues Spiel kaufen will. Ah, okay. Ja, und deswegen habe ich mir noch nicht so viel gekauft. Ich habe kein Interesse dran. Jürgen, hast du Interesse dran an Dragon Quest 7? Ich hab's hier. Oh, du hast es da. Ich hab's nur noch nicht angefangen. So gutes Dragon Quest 7 Reimagined. Oh. Ich hab's für den 3DS hier. Also ich habe die 3DS-Variante hier. Die kann ich nicht mehr spielen. Da ist mir der Bildschirm zu klein. Das kann ich mit meinen Augen nicht mehr. Deswegen freue ich mich, das so auf dem riesigen Flatscreen zu spielen. Nice. Am 6. Februar erschien Nioh 3. Am 6. Februar erschien Nioh 3. Es ist unglaublich beliebt. Das ist das beliebteste Nioh von allen. Das erfolgreichste Nioh sogar bis jetzt. Ich habe die Demo gespielt Und der erste Boss hat mich alleine in der Demo 200 Stunden gekostet. Aber es macht Spaß. Ja, es ist halt Nioh. Das ist das erste Nioh. Du liebst es oder du hast es. Das ist das erste Nioh, was Spaß macht, tatsächlich. Ich habe die beiden anderen vorgespielt. Ich mochte Nioh 1 nicht und ich fand Nioh 2 absolut scheiße. Und den dritten, den ich bis jetzt gespielt habe, es macht Spaß, weil du hast die Möglichkeit, zwischen zwei Formen zu wechseln. Zwischen Ninja und zwischen Samurai. Du kannst auch Kombos machen und so weiter. Ist cool gemacht. Und ich habe gehört, mit Ninja tust du irgendwann die Bosse one-shotten. Also I'm there. Ich warte noch, bis es ein bisschen günstiger ist, weil 80 Euro sind ein bisschen zu viel. Aber wir haben ja nichts zum Spielen. Wir haben ja nichts da, richtig. Deswegen bauen wir die ganze Zeit unseren Einkaufskorb zusammen. Was mir dann aufhört, am 10. Februar kam Eugenics. Es ist ein Tactic-RPG-Roguelike-Life-Sim. Es ist komplett irre, es ist komplett wahnsinnig. Es ist von dem Typen. Für PC rausgekommen? Ja, bis jetzt nur für den PC rausgekommen, ja. Es ist von dem Typen, der Binding of Isaac gemacht hat. Edmund Macmillan. Es ist komplett wahnsinnig. In diesem Spiel geht es darum, dass du Katzen breedest auf sehr weirde Art und Weise und sie dann in taktische Schlachten schickst. Es ist das hab ich richtig noch nicht gehört. Es ist richtig weirder Shit. Es ist komplett irre. Was ein bisschen abschreckt, ist diese sieht das gut aus. Lecker. Der Comic-Stil ist ein bisschen abschreckend, wenn man halt findest du? Das Spiel davor nicht kennt. Es ist komplett abgefuckt. Es hat absolut großartige Musik, unter anderem auch derjenige, der Raphael gesprochen hat in Baldur's Gate 3, hat da auch mehrere Songs, die er da singt. Okay. Die man da auch in dem Game hört. Das Spiel, What's that smell? Und so ist jetzt und so. Mal auf meiner Wunsch, auf meiner Kaufliste mit drauf. Es ist auf jeden Fall richtig abgefuckt, richtig bescheuert. Ich kann ich nur empfehlen, wenn man bis jetzt die Möglichkeit hat. Dann kam am 11. Februar Romeo is a Dead Man. Das ist, glaube ich, das neue da Spiel ich, von Suda 51. Ja. Yes, Grasshopper, ich habe so Bock. Hast du es denn schon? Nein, ich hab's noch nicht. Romeo the Deadman ist absolut irre von dem, was ich gesehen habe. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das will ich haben. Ja, das ist wieder das klassische, es ist Suda 51. Entweder du liebst sie durchgeknalltes ist, oder du findest es halt einfach nur scheiße. Ich werde es irgendwann noch rausfinden. Es ist tatsächlich so. Es ist halt von was hat er gemacht gehabt? No More Heroes? Ja. Ja, ja, No More Heroes ist halt fantastisch. Ich liebe No More Heroes. Moe. Hab ich mir im letzten Sale gekauft für Switch. Oh, beide sind fantastisch. Oh, die sind so genial. Der dritte ist völlig überzogen, aber auch gut. Aber das, finde ich, macht auch bei den Games immer das aus. Es braucht irgendwie etwas, das so richtig crazy durchgeknallt ist. Die Games haben mir immer so den Furikuri-Vibe gegeben. God damn it. Am 11. Februar kam dann noch Tokyo Scramble. Das ist ein sehr weirdes Game. Das ist ein Action-Survival-Puzzle-Game, wo du vor Dinosauriern flüchtest, die in Tokio auftauchen. Es ist komplett garbage. Darf ich es mal schön finden, dass im Moment halt so viele Dinosaurier-Games wieder rauskommen? Ich finde das schön. Ja, ich finde das auch schön. Ja, die Ja, nee, die geben jetzt so den Zombies langsam ein bisschen Pause, die dringend benötigte, und jetzt kommen die Dinosaurier zurück. Finde ich gut. Es fehlen doch Dinosaurier-Zombies. Nein, bitte nicht. Nein. Okay. Ich finde das immer schon so schön. Das sind ja die Jurassic World-Filme sind schon Zombies, das muss reichen. Ja, das stimmt, ja, allerdings. Ja, das heißt, Dann am 12. Februar God of War, Sons of Sparta. Shadow Drop gelesen. Es? Ich hab's nicht. Ich hab's mir nicht geholt. Wie ist es? Es ist halt so, es möchte ein Metroidvania sein, aber ist es eigentlich nicht so wirklich. Ist ein Sidescroller, ja, da haben halt viele rumgeheult, es ist kein richtiges God of War. Ich hab so, doch. Aber nur halt als 2D-Metroidvania. Und es spielt sich sehr fluffig. Du spielst halt den jungen Kratos und seinen Bruder. Mhm. Also sein Bruder ist auch dabei. Also es gibt einen Zwei-Spieler-Modus, da spielst du halt seinen Bruder Deimos, ja. Und ja, okay. Aber wenn du alleine spielst, ist dein Bruder halt auch da. Und da hat Kratos halt einen Speer, weil wir sind Spartaner. Spartaner. Und ich habe jetzt bis zum ersten Boss gespielt, also eine Stunde, anderthalb vielleicht. Und ich mag das Kampfsystem, es spielt sich gut. Die Sprungpassagen sind nicht zu anstrengend gemacht. Und er kann er von Anfang an etwas, was ich mag, was du dir auf dem Metroidvanias erst verdienen musst. Er kann an Kanten direkt hochklettern. Ah, oh, okay. Das ist, schon mal das ist etwas total schon. Angenehmes. Und, das kann der schon. Ja, ja hallo, er ist ein Spartaner. Wenn er die Kraft dafür nicht hätte, wäre das schon sehr traurig. Und dementsprechend, also von der Stunde, die ich es gespielt habe, ist es das auf jeden Fall wert. Es hat auch nur 30 Euro gekostet. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und das, auch wenn die Leute rumheulen, die Pixelgrafik ist eigentlich ganz schick. Mich erinnert das an so alte PlayStation 1 Games, ehrlich gesagt. Ja, ja, die Leute vergleichen es jetzt, keine Ahnung, mit Super Metroid oder so, wo ich mir denke, die Farbpalette von Metroid ist eine ganz andere. Achso, das ist God of War, das will dunkel und gritty sein. Was hat das mit dem bunten Metroid zu tun? Außerdem ist das God of War braun. Ja. Brauner War. Brauner ja, War. Also ich ja. Hab, und ja, ich, 12. Ich Februar. Ich hab keine drin. Ja. Gab's ja auch noch was. PlayStation 5. Ein neues, Gott, ich und Aussprachen wieder. Disciplinus Domination. Ah, Disciples? Ja, ja. Ja, Disciples, danke. Ja, ich sag ja, ich und Aussprache. Dominations, endlich wieder ein gutes Taktik-Ding. Das oh ja, da gibt's, das ist ja der Nachfolger von einem. Ich hab den Vorgänger. Ja. Der Nachfolger soll auch verdammt gut sein, ja. Hab ich auch gehört. Ja, der Vorgänger, war das nicht, oh, ist das nicht schon länger her? Oh, der ist lang, lang her. Der ist, glaube ich, 2000, Gott. Oh, war, ich glaub, 2013 ist das Vorgänger so. War ja auch so ein Taktik-Ding. War das nicht ja, ja. Sacred irgendwas? Sacred Lands. War das nicht der Vorgänger? Anfang nee, der erste hieß Sacred Lands. Der letzte von 2000, ich weiß es nicht mehr, ist lang her. Egal, aber da kommt ein neues Taktik-Ding raus. Einheiten zusammenstellen, typische Basenaufbau mit, naja, nur noch eine Runde. Ja, Domination. Weiß. Domination war's. Ja, ich kenne es. Ich finde die auch ziemlich gut. Da habe ich den Vorgänger von. Das ist richtig geil. Das ist auch richtig nice. Der kam dann auch Mario Tennis Fever, das unerfolgreichste Mario Tennis aller Zeiten. Echt, das ist an mir echt? Vorbeigezogen. Das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Nee, es ist halt, ich habe jetzt die Tage, keine Ahnung, wo ich es mitbekommen habe, wahrscheinlich in irgendeinem Podcast, den ich mir angehört habe. Mario Tennis Fever ist das mit Abstand schwächsten, startetste Mario Tennis aller Zeiten. Eieiei. Oh, krass. Was uns zeigt, dass die große Ära von Nintendo First-Party-Spiele sind ein automatischer Verkaufsrenner, sind vorbei. Ja. Ja. Das ist dann so wie Mario Golf, das will keiner. Ja, das Problem ist, dass sie anstatt das zu machen, was die Spiele vorher so gut gemacht hat, nämlich, dass es halt arcadige, aber trotzdem ernst gemeinte Sportsimulationen sind mit Mario Flair, die dann aber in den letzten Teilen immer mehr unnötige Gimmicks und Superschläge und noch mehr Superschläge und dass du den Sport an sich eigentlich nicht mehr erkennst. Und das ist der Grund, warum die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Ich will doch einfach nur Tennis spielen. Mit Waluigi. Ist das so schwer? Ja, ich habe auch gehört, dass das echt nicht gut ist. Ich habe gehört, dass es auch sehr, sehr meh. Also halt wirklich die Definition von einem meh. Mario ja, weil du durch die Superschläge halt immer noch an den Ball rankommst. Oder die Gegner. Ja. Egal wie gut du spielst. Und das macht halt keinen Spaß auf Dauer. Heißt, du kannst egal wie scheiße spielen, Hauptsache du machst noch Superschlag. Ja, richtig. Katastrophe. Dadurch dauern die Matches halt, keine Ahnung, wenn sie normalerweise 10 Minuten dauern, dauern sie dadurch halt 15 Minuten. Und das summiert sich halt. Ach. Das ist nicht gut. Nein. Also gut, lassen wir Mario Tennis liegen und holen uns dafür lieber Yakuza 3, Kiwami 3 in Dark Tide. Das ist ja auch schon kann man draußen. Ist. 12. Ja, das ist auch schon 12. Da gab es das Remake sozusagen von Yakuza 3, was eigentlich ist es idiotisch, dass es den dritten Teil als Remake machen. Auf der einen Seite, weil PS3 ist und auch für die PS4 nochmal als Original rauskam. Aber auf der anderen Seite, sie haben einiges getrimmt, von was Storybeats angeht, haben auch ein paar Sachen schlechter gemacht. Es ist das schlecht bewerteste Kiwami-Teil leider bis jetzt. Aber auch ein paar Sachen besser gemacht. Es ist so, es ist sehr gemixt, sehr gemischt angekommen bei sehr vielen Leuten. Vor allem, die haben auch Probleme mit einem der Schauspieler, ist eine Sexpest und den wollten sie nicht austauschen, weil er ist ja eine Sexpest, deswegen kann man ihn auch, deswegen kommt sein Charakter besser rüber und nicht sowas. Wer hat das denn entschieden? Es ist sehr zwiegespalten auf jeden Fall. Ich würde sagen, bleibt beim Original, weil das ist das letzte Kiwami, es wird keine Kiwamis mehr geben, die sind damit durch. Das heißt, kein Kiwami 4, 5 oder 6 oder sonst irgendwas. Also kannst du beruhigt, kann man spielen Zero, Kiwami 1, Kiwami 2 und dann das originale 3, 4, 5 und so weiter. Würde ich tatsächlich so lassen, weil die haben auch einfach einiges geändert, unter anderem auch das Ende geändert, was dann in Teil 4 keinen Sinn ergibt. Deswegen bleibt das. Heißt, du kannst von Kiwami 3 nicht auf Yakuza 4. Kannst du schon, ja, aber es ergibt ein paar Sachen keinen Sinn mehr. Deswegen bleib beim normalen Dreier und spiel lieber den. Den sie aber auch rausgenommen haben, die Säcke. Weil den haben sie dann aus dem Verkehr gezogen. Das heißt, du müsstest die Version noch irgendwie als Disc-Variante holen. Okay. Das heißt, kannst du nicht mehr online kaufen, was sehr, sehr schade ist. Vielleicht überlegen sie sich nochmal und bringen sie nochmal zurück, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Kiwami 3 würde ich persönlich an eurer Stelle beiseite legen und würde es im Original spielen. Und bleibt bei Kiwami 1, Kiwami 2 und Zero. Das sind dann guter Einstart. Am 13. Februar kam dann direkt High on Life 2. Ich habe den ersten Teil gespielt und fand ihn furchtbar. Ich bin gespannt, wie der zweite ist. Wenn sie den auch wieder verschenken. Hast du durchgespielt, den ersten? Ich habe den ersten durchgespielt. Das war fast nicht erträglich. Ach, ich weiß nicht, nach 2 Stunden hatte ich keinen Bock mehr. Also ich mag ja diesen Humor von Rick und Morty und der ist halt da auch drin und im ersten Teil war es an sehr vielen Stellen echt nicht erträglich. Ich fand es sehr aufdringlich. Ich mag ja Rick und Morty. Es war auch, extrem aufdringlich. War das mit den sprechenden Knarren? Ja. Davon gibt es jetzt einen zweiten Teil. Wo der Originalsprecher nicht mehr dabei ist, weil sie den gecancelt haben. ja. Wo ich sage, soll das überhaupt, funktioniert das überhaupt? Anscheinend funktioniert es. Es ist sogar besser bewertet als der erste Teil. Vielleicht spiele ich es im Game Pass. Ich mal schauen. Vielleicht auch nicht. Am 13. Februar kam auch direkt Human Come Deliverance in der PS5-Variante. Der Port ist sehr, sehr gut. Die PS5-Variante ist wunderschön. Stefan, hübscher als der erste. Da fehlt noch was von dir, wenn du darüber redest. Achso, Kingdom Come Deliverance 1 bis 5. Dankeschön. Kingdom Come Deliverance 1 bis 5. Das war sehr wichtig für den Podcast. Die haben das in der PS5-Version jetzt rausgehauen. Das heißt, es ist hübscher, es funktioniert besser, es läuft besser. Es lief davor auch schon gut, aber jetzt ist es tatsächlich die beste Variante, die du spielen kannst, wenn du Kingdom Come Deliverance spielen möchtest. Meinst du, ich kann es endlich spielen? Wenn du dich reinarbeiten möchtest, kann ich dir nur empfehlen. Es dürfte die technisch beste Version sein, die du spielen kannst. Aktuell. Ich kann es endlich spielen, ohne dass ich in irgendwelchen Bugs gefangen bleibe. Schau dir ein paar Videos drüber an, über die PS5-Variante. Wir sagen, dass du nicht in Bugs rennen wirst, aber nicht mehr so leicht und nicht mehr in so viele. Richtig. Also es könnte spielbar sein, gut. Ja, ich kann's nur das ist das, worauf wir hinaus wollen, sehr richtig. Wenn du die PS4-Variante noch hast, das Update ist kostenlos. Das heißt, du könntest dir die PS4-Variante... Wenn ich eine Disc damals gekauft habe, habe ich die verschleudert wieder. Das heißt, du könntest dir im Prinzip die... Oder auch, ich weiß gar nicht, ob es digital... Ich glaube, digital nicht mehr. Aber wenn du vielleicht die Disc noch irgendwo findest für einen Zehner oder so, kannst du danach das Ding updaten auf die PS5-Version. Und ab und zu ist das Ding auch im Sale für 5 Euro oder so. Was am 13. auch rauskam, war Reanimal. Das ist von den Machern, die Little Nightmares gemacht haben. Soll gut sein, aber zu teuer für die... Es hat 4 Stunden und kostet 40 Euro. Das ist zu viel. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Das hatte mich interessiert, weil es ja auch so Horror-Genre ist und richtig gut gemacht sein soll. Aber ich bin ehrlich gesagt für 4 Stunden Spielzeit nicht mehr bereit, 40 Euro hinzublättern. Nee, ich auch nicht. Das bei aller Liebe, nein, danke. Wo euch aber richtig, richtig schön viel Spielzeit rauskriegt, ist auch am 13. Februar rausgekommen zur Rune Factory Guardians of Azuma. Das beste Rune Factory. Bestes Rune Factory bisher. Das kam jetzt nämlich auch für die PS5 raus. Und für die Xbox. Kann ich nur empfehlen. Großartiges Game. Absolut fantastisch. Am 17. Februar gab es dann die PS5-Version von Avowed. Davon habe ich letztes Jahr, habe ich euch auch erzählt, da war auch in meiner Liste auf Platz 10 der besten Games. Könnt ihr euch anschauen. Gutes Spiel. Ist ein echt gutes Game. Es ist, soweit ich weiß, die Definition von. Also, ich fand's ganz okay. Ja. Absolut. Ja, ich fand's ganz okay. Es ist halt, wenn du jetzt mal ganz im Ernst gesprochen, wenn du halt das Oblivion Remake halt jetzt schon so ein bisschen müde wirst, dann kannst du das reinschmeißen. Da hast du eine relativ ähnliche Erfahrung. Ja. Weil die Farbpalette Story, nicht unähnlich ist, hast eine vernünftige Geschichte anscheinend. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt. Aber du kannst halt nicht viel falsch machen, wenn du Fan von eben zum Beispiel Oblivion bist. Genau, richtig. Ja, also ganz cool. Absolut. Kann man mal reinschmeißen. Ja, ja, genau. Ganz okay, kann man reinschmeißen. Weil es gibt gar nicht so viele Spiele, die so Elder Scrolls-like sind. Nee, das stimmt. Da hat es früher also noch, nicht mehr. Wie heißt es, Heroes of Might and Magic gegeben, aber es gibt es ja auch nicht mehr. Es gab so viele. Es gab Arx Fatalis unter anderem. Die sind alle nach und nach gestorben. Ja, weil die Leute halt nur noch Elder Scrolls gespielt haben, was ich ja verstehen konnte irgendwo. Aber ich, wie gesagt, Avowed ist halt dieses, wenn du mal wieder ein Elder Scrolls-like spielen willst, weil Elder Scrolls 6 kommt irgendwann in 20 Jahren oder sowas. Obwohl der Trailer schon der Ankündigungstrailer ist schon 7 Jahre alt. Nächstes Jahr kriegen wir dann zweites GIF oder so. Ach. Also, Avowed kann ich nur empfehlen. Großartiges Spiel, finde ich persönlich. Ich bin super. Es ist tatsächlich so eine Art Oblivion-mäßig. Also wenn man sowas mag, kann man sich's holen. Sagt dir Menschen auf Innsmouth was, Stefan, vom 17. Februar? Menschen auf Innsmouth? Ja. Menschen auf Innsmouth. Wenn es Innsmouth ist, dann das muss ja ein Lovecraft sein. Es war ein uraltes Game für den Virtual Boy. Ach du Scheiße. Ja, das kam auch für den Virtual Boy. Ja, der Virtual Boy war dieses hässliche rote Ding, wo du da reingucken musst und da hast alles in Rot gesehen. Was du jetzt auch auf Nintendo spielen kannst, aber nur mit dem Virtual Boy Classic. Wo gibt's das Shit? Das kam als Port raus für Nintendo. Schade, ja, eigentlich. Ja, es ist. Nintendo, weil so Lovecraft-Spiele gibt's viel zu wenige eigentlich. Gibt's, ja, aber das Ding kannst du echt in die Ecke werfen. Warum so wenige in den digitalen Bereich rauskommen? Ich sag mal so, in der Brettspieluniversum gibt's die häufig. Ja, das Ding ist halt, dass aber gerade Lovecraft viel in deinem Kopf macht. Und das ist halt sehr schwierig in einem Videospiel umzusetzen. Ist halt einfacher, wenn du halt, keine Ahnung, einen Charakter an einem Spieltisch spielst. Wo da mit deinen Gedanken spielt. Wenn es schwierig ist, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist. Ich sehe die alten Silent Hill-Teile. Ja, aber Lovecraft ist nochmal was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob du dir jemals Lovecraft-Kurzgeschichten reingezogen hast. Ja, aber die gehen richtig in deinen Kopf. Ja, und deshalb, das ist wirklich Next Level. Also da brauchst du wirklich ein absolutes Profiteam, das umzusetzen. Also von Lovecraft-Videogames, was ich da jetzt sehe, von den besten Lovecraft-Videos, wenn wir ganz kurz mal abschweifen können, sind die besten The Sinking City. Das war absolut. So ein Cthulhu-Ding, glaube ich. Stadt. Ja, das ist so ein Cthulhu-Ding. Call of Cthulhu, Eternal Darkness für den Gamecube, wo ich immer noch hoffe, dass das irgendwann in das Nintendo Switch-Ding kommt. Call of Cthulhu, Dredge. Ich glaube, dass Dungeons, da wirklich hier das Gamecube-Spiel, wie hieß es, Eternal Darkness. Das hat diesen Wahnsinn-Meter gehabt, was dann auch wirklich mit dir gespielt hat. Also wenn der Wahnsinns-Meter zu hoch war, dann hattest du auf einmal, dass das Bild leicht schräg war. Und du denkst so, und das stimmt doch nicht. Käfer sind über den Bildschirm gelaufen, so ist richtig oder, cool. Oder dass der Korridor halt auf einmal so einen komischen Knick macht, den er vorher nicht gemacht hat. Hä, ich bin doch hier schon 20 Mal, hä? Und das macht dich dann bewusst wahnsinnig, das Spiel. Ja. Also es ist absolut großartig. Da hoffe ich auch, dass es irgendwann in den und du kriegst und du kriegst ganz frech zwischendurch einen Blackscreen. Ja. Oder so ein Screen, ob das Spiel abgeschmiert ist. Ja. Darkest Dungeon, Call of Cthulhu, Sunless Sea, Amnesia, The Dark Descent. Da gibt's einige. Mhm. Nur halt neuere, von den ganzen neueren Dingen her, eher wenige. Das Neueste ist halt einfach. Bei den Neuen, da traut sich auch keiner so wirklich ran. Weil das Neueste ist Lovecraft City. Entspricht jetzt nicht dem Mainstream, was sonst an Spielen rauskommt. Nein, das Problem bei Lovecraft ist, dass er eigentlich eine schwierige Persona gewesen ist. Also wenn du seine Bücher liest, der ist ja so ein fürchterlicher Rassist gewesen. Das hast du in den Büchern die ganze Zeit. Also da fliegt die M-Bombe schneller, als du gucken kannst. Ja, das war der Olle, der Dr. Seuss war das auch. Aber egal, reden wir über andere Dinge. Reden wir Videospiele. Am 18. Februar erschien ein Game für Markus. Und zwar Star Trek Voyager Across the Unknown. Oh, erinnere mich. Das ist ein Story-driven Survival-Strategie-Game im Star Trek Voyager-Universum. Von Didelic. Ich kauf's mir bald. Ah, nee, Didelic hast du gepublished. Die published ja, noch nur noch. Ja, die published. Wollte ich gerade sagen. Das soll sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Ich weiß. Es steht auf meiner Liste. Wieso habe ich dieses Jahr mit diesem Scheiß angefangen? Kann ich das nicht auf nächstes Jahr schieben? Dieses Jahr kommen so viele gute Spiele raus. Ja, das sagst du nächstes Jahr dann auch wieder. Ich weiß. Ja. was dann für mich dann noch interessant ist, ist am 19. Februar Styx Blade of Greed, das neue Styx-Game. Die ersten zwei Games sind absoluter Jank. Es ist im Prinzip Assassin's Creed Arschloch Edition. Es ist wunderschön, wenn du als Goblin Leute mit deinen Goblin-Tools ins Gesicht drückst und ins Genick brichst dabei. Finde ich klasse. Ich freue mich drauf, aber der ist mir noch zu teuer. Da warte ich noch ein bisschen. Am 19. Februar kam dann das Switch 2 Update für Xenoblade Chronicles X. Kosten 5er. Ich habe es mir gekauft. Es läuft flüssig. Nice. Es läuft quasi überflüssig. Ja, genau. Es läuft gut. Sagen wir es mal so. Es ist gut. Hey, ich kann es nicht spielen, 60 FPS, okay. Ansonsten, was mir noch so auffällt. Übrigens, die am 24. Februar erschienene Fallout 4 Anniversary Edition läuft besser als im Trailer. Echt? Die läuft besser, als der Trailer es gesagt hat, tatsächlich. Es ist immer noch Fallout, es ist immer noch buggy, weil es ist ein Bethesda-Game. Ohne Bugs, ohne Bethesda keine Bugs, ist halt so. Ja, weil sie, keine Ahnung, bis zum Erbrechen die gleiche Engine benutzt haben. Ja, es ist Katastrophe. Und die Version läuft tatsächlich besser, als man im Trailer gesehen hat, habe ich gesehen. Selber gespielt habe ich es nicht, weil ich habe Fallout 4 damals auf der PS4 zu Tode gespielt. Da hast du wieder Utawarerumono. Das klingt wie ein Anime-Game, glaube ich. Das ist ein uralt Anime, der richtig, richtig gut war. Und dazu erscheint gefühlt jedes Jahr irgendwas Neues. Das heißt, als ich bei GameStop gearbeitet habe, kam gefühlt jedes Jahr ein neues Utawarerumono. Ich glaube, war nicht der Anime sogar Utaware Matsuro? Oh Gott, Zungenbrecher. Utaware Matsuro? Ja. Utaware Utaware Umono Santu. Das ist jetzt der neueste Teil. Er kam aber nur in Japan raus. Egal, ja. Aber ich wollte es erwähnt haben, weil ich den Namen so dämlich finde. Ein Anime gibt es bei uns nicht mehr. Anime wird bei uns auch nie wieder kommen. Es Hack and Slash mit Titten. Gut. Es Hack and Slash mit Titten. Aber dafür kommen die Games. Die spült's weiterhin rüber. Komischerweise. Es gibt ein. Kennst du noch das uralte City Hunter Game, Markus? Das alte, ja. Das ganz, ganz alte. Sonst nur Release kam wieder raus. Ist es da Neues gibt oder ist es das gleiche? Das ist das alte von damals. City Hunter. Da kommt gerade der Manga wieder raus. Ja. Ja. Der hat einen Reprint jetzt bekommen. Der kommt nach und nach raus. Der ist gerade wieder aus irgendeinem Grund ist das gerade wieder im Kommen. Ich weiß auch nicht warum. Der Film damals war scheiße. Die Neuverfilmung. Absolute Katastrophe. Mehr ein. Das war erfolgreich. Vermutlich, ja, richtig. Am 26. Februar gab es dann noch No Sleep for Kada Medate. Das sind die AI The Somnium Files Games. Das ist der dritte. Die sind Digital Novels. Aber gut geschriebene Digital Novels. Mit ein paar Rätseln drin. Ich habe den ersten AI des Somnium Files absolut wahnsinnig, dieses Game. Ich konnte am Anfang einem Polizisten, dem ich seinen Namen nicht wiederholen konnte, konnte ich seinen Namen so oft falsch sagen, bis er gesagt hat, ich ignoriere dich jetzt. Fand ich super. Es ist komplett wahnsinnig. Fällt euch noch was auf? Wenn nicht, gehe ich dann so langsam, aber sicher gegen Ende Februar. Das nächste, was mir halt auffällt, ist Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Ja, richtig. Das nächste, was mir auffällt, ist, dass da drüber 4 Effekt 2. Ich habe auch nicht gewusst, dass die zweiten da auch nochmal released haben. Den haben sie nochmal released? Ja, ja. Ja, ja, der zweite Teil kam auch nochmal raus für Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5. Der erste ist schon Katastrophe. Wer 4 Effekt da draußen nicht kennt, 4 Effekt ist im Prinzip ein. Ja, ja, ein schlechter Resident Evil-Klon, in dem du nicht Zombies tötest, sondern irgendwelche Dudes abknallst. Ja, aber der war damals schon schlecht. War es richtig gut, weil du hattest Resident Evil durch, du wolltest mehr davon. Das hat die Lücke bedient, die es damals gab. Ja, aber nicht für kurz, nicht für lang, selber so. Es ist Schrott, es ist komplett Schrott. Es ist ein Game, das einfach nur gut war in der Zeit, in der es rauskam, weil es diese Nische bedient hat, die du wolltest. Ja. Und es hat natürlich, das Spiel dauert nicht lang, vielleicht 4-5 Stunden, aber es dauert natürlich extra lang, weil du die furchtbare Steuerung hast. Die Tank-Steuerung, deswegen dauert das Spiel extra lang. Tank-Controls. Tank-Controls. Wie gesagt, 27. Februar, Pokémon FireRed Leaf Green. Ich habe FireRed gekauft. Was habt ihr gekauft? FireRed. FireRed. Und nächstes Jahr sprechen wir in meiner Top-Liste darüber. Wenn wir Glück haben. Stimmt, weil du machst ja was komplett Verrücktes. Erzähl. Ich mach nur den Shiny Hand von Glumanda. Ich hab's schon zur Hälfte durchgespielt, weil ich kein Shiny Hunter bin. Was ich bin bei ich hab's Versuch angefangen. 400. Was hatte ich vorher gesagt? 28 vor dem Cast habe ich dann das letzte Ding gemacht, also 429. Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab's angefangen und hab dann gesagt, alles klar, ich hab's, yay, nice. Ich warte immer noch darauf, dass die Silber und Gold und Kristall raufbringen, was sie vermutlich machen werden, weil sie die extra verkauft haben für 20 Euro. Und werden sie die anderen jetzt auch extra verkaufen? Ja, werden sie die vermutlich auch extra verkaufen? Ja, natürlich. Ja, 20 Euro, die haben sich dumm und dämlich verdient. Also, Silber, Gold, wenn rauskommt, dann zahle ich denen die 40 Euro, die die zwei Spiele zusammen kosten würden. Wenn's ich auch, und zwar für Silber und für Gold. Wenn sie Kristall auch noch dazu packen, kriegen sie 60 Euro. Ist mir wurscht. Und wie schon öfter erwähnt, wir sind einfach Teil des Problems. Ja, ich finde es immer noch schade, dass wir die Special Edition nicht gekriegt haben. Reden wir nicht drüber. Ah, die Special Edition hätte ich gern gehabt. Am 27. Februar erschien aber auch Resident Evil Requiem. Oh. Das 9. Resident oder, Evil. Oder auch das drauf. Alle Frauen thirsten auf Leon Game. Verständlich, verständlich. Jesus Christ, Alter. Was geben die ihm zu essen? Das Game sein. Angeblich. Was geben die ihm zu essen, wie aufgepumpt er ist? So hart, wie der gerade gethirstet wird, selbst wenn irgendwas mit ihm im Spiel passiert, der kommt zurück. Oh, garantiert. Also, garantiert. Ich hab's ja von vornherein schon gesagt, als sie angekündigt hatten, sein letztes Game. Ja, ja, ja. Sicher. Ja, das glaube ich. Das Problem ist, nehmen wir mal den ganzen Thirst-Kram raus. Leon war schon immer der beliebteste Charakter im ganzen Franchise. Ja. Ja, ja. Seit Teil 2 ist er der beliebteste Charakter. Und überhaupt darüber nachzudenken, ihn rausnehmen zu wollen, nachdem sie halt den anderen Bekannten, Chris Redfield, alle 5 Minuten anders aussehen lassen. Nee, das Problem bei Chris ist, dass er halt wirklich zu krass anders in jedem Spiel aussieht, während Leon zumindest immer seine Backstreet-Boy-Frisur behalten hat. Ja, und Chris ist halt der Boulder-Puncher. Also, glaub mir. Ja, damit hat er sich auch selbst. Damit haben sie Chris zum Abschluss freigegeben. Ja. Es war so gut. Ich liebe es. Der 5. war so schlecht, aber er war so gut. Requiem, ich habe sehr viel Gutes gehört. Eins der besten Resident Evil. Du kannst die Umgebungsgeräusche leiser machen und sein Grunzen kannst du lauter machen. Das Reel von Storm habe ich auch gesehen, ja. Oh, ich habe aus Versehen ihn nicht fertig, dir das Rollo hochziehen lassen. Ich habe aus Versehen losgelassen. Jetzt muss ich das leider nochmal machen. Es ist so gut. Oh, ja, da habe ich gut lachen müssen. Definitiv, aber wenn ihr noch auf der Buyliste, ich weiß nicht, habt ihr es euch schon geholt? Ich hole es mir nicht für 80 Euro für 12 Stunden, ist mir zu viel. Ich hole es mir vielleicht irgendwann, wenn ich wieder Bock auf ein Horrorgame habe. Für 50 sage ich ja. Aber für 80 sage ich auch nein. Dabei. Für 50 sage ich ja, 80 ist mir zu viel. Ich wäre sogar bis 60 wäre ich sogar bereit auszugeben. Schauen wir mal, vielleicht in so gegen Ende des Jahres kriegen wir es bestimmt im Deal. Ja, zu Weihnachten. Da werde ich drauf. Ja, ja, da spielen wir das dann zu Weihnachten. Dann Tales of Berseria Remastered. Ja, Tales of Berseria. Brauchen wir eigentlich nicht. brauchst du. Ja, Tales of sind immer gut, aber Berseria Master brauchst du nicht, weil das kannst du auch die PS4-Variante spielen, das ist egal. Berseria war ein richtig gutes. Und da kannst du das halt auch war auf gut. Switch spielen. Ist eins der besseren, ja. Was ich lustig finde, Bandai hat so gesagt, hey, wir haben ja ein neues Game, was wir euch ankündigen wollen. Oh cool, was denn? Ist es ein neues Tales of? Ist es ein neues Tales of? Nein, es ist ein weiteres Sword Art Online Game. Und das komplette Universum, das komplette Internet. Ja, aber mal abgesehen davon, es sah jetzt nicht schlecht aus. Man kann seinen eigenen Charakter erstellen und man hat seine eigene Story, anstatt Kirito zu folgen. Wir werden sehen, wie weit sie das durchziehen. Ja, irgendwann musst Endlich du ja zwangsläufig auf Kirito treffen. Das kannst du ja gar nicht verhindern. Das Leider. Ist dann der Kirito-DLC. Ja. Ja. Aber wie gesagt, dafür, dass es ein Sword Art Online-Game ist, sah es nicht schlecht aus. Wird es das JRPG-Genre revolutionieren? Nein. Nein. Wird es viel mehr als ein mittelmäßiges Spiel werden? Nein. Wird es vielleicht trotzdem Spaß machen? Schon möglich. Könnte sein. Wenn du Sword Art Online magst, es könnte eins der besseren 7 von 10 Spiele dieses Jahr werden. Könnte sein, ja. Wir sind jetzt im März. Am 2. März kam World of Warcraft Midnight. Markus? Juhu, ich spiele schon aktuell. Und nein, das belegt keinen der 3 Slots, weil es kein Story-Game ist. Das hat aber Story. Naja, die Story, die konntest du in der Beta eigentlich schon komplett drüber walzen. Also, die Story ist auch relativ mittelmäßig. Es ist für mich ein MMO, deswegen zählt es für mich nicht in die 3 Slots rein. Das ist der zweite Part, oder? Von den 3 Partern. Das ist jetzt der zweite von den 3. Ich muss sagen, das, was Storytelling technisch bieten, ist gut. Der Early Access, ich fand den holprig. Die 3 Tage, die du früher rein durftest. Ja, das haben sie ja zum ersten Mal gemacht, dieses Early Access. Und zu meinem Leidwesen ist jetzt in der Audioqualität etwas verbessert worden. Du hast mehr Immersion in der Sprache. Heißt, wenn du es nicht ausgestellt hast, dann hörst du die Leute dort, wo sie ungefähr sich befinden. Drehst du dich weg und fängst an zu hüpfen oder im Kreis zu laufen, weil sie zu lange schwätzen, wie ich das gern mache. Dann flüstern sie, du hörst sie mal gar nicht, dann hörst du sie, dann brüllen sie dir so. Oh, immersives Autodesign, furchtbar. Es mag wirklich richtig gut immersiv sein, aber ich muss das unbedingt abschalten, sonst kann ich die Story mir nicht in Ruhe anhören. Furchtbar. Am 3. März erschien dann auch... Also. Ja, du spielst ja mit deiner Frau, glaube ich, ne? Hauptsächlich. Jo. Ja, cool. Das ist halt was, das kannst du, wenn du es zu zweit spielst und einfach nur auf Questing aus bist, jederzeit anmachen, jederzeit auch wieder aufhören. Also nichts mit Raiden oder sonst irgendwas. Die Zeiten sind vorbei. Ist einfach gemütlich. Durchspielen, Questen, sammeln. Ich find's witzig, dass sich deine Frau einen extra neuen PC gekauft hat dafür. Ja, sie brauchte auch mal einen neuen nach 11 Jahren. Sie ist okay, ja gut. PC-Gamerin, also nach 11 Jahren. Ja, ist ja schon mehr als nur museumsträchtig, dieser Rechner. Das stimmt allerdings, ja. Im PC-Jahren. Ah. Am 3. März kam dann auch Legacy of Kain Defiance Remastered. Cool, dass wir Defiance nochmal kriegen. Nice, gutes Game. Der letzte der Legacy of Kain-Reihe. Ist auch ein sehr gutes Spiel. Am 3. März erschien auch das neue Scott Pilgrim EX. Scott Pilgrim EX ist ein Brawler. Was zur Hölle ist Scott Pilgrim? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Puzzle-Plattform. Das ist ein Indie-Game, ein Caterpillar bist du und bombst Sachen weg. Im Prinzip, du bewegst dich Bomben nach vorne. Das ist ein Metroidvania. Das heißt, sehr, sehr, sehr, ist ein Puzzle-Game. Sehr, sehr beliebt. Völlig bescheuerter Name, aber es ist sehr, sehr, sehr, sehr gut. Hab ich auch also ich muss sagen, wegen dem Namen bin ich überhaupt jetzt aufmerksam geworden. Gibt's für die Switch, könnt ihr euch holen. Wie gesagt, Scott Pilgrim EX, neues Scott Pilgrim. Scott Pilgrim ist immer gut, Musik ist super, Kämpfe macht Fun. Marathon kam jetzt raus von Bungie. Who cares? Ja, man muss ja zumindest erwähnt haben, egal ob man es jetzt spielt oder nicht, aber es ist ein neues Bungie-Game. Man kann es ja zumindest als Honorable Menschen mal reingeworfen haben. Weil Bungie war ja mal jemand. Bungie war ja mal jemand, richtig. Ich finde es lustig, dass viele Leute zurückgehen zu Destiny 1. Werden da nicht die Server bald abgeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Aber wo ich halt lachen musste bei bei Destiny 1 war unter anderem wie eine, ich habe irgendein Video gesehen, irgendein Video gesehen, hat er gesagt, wisst ihr, was der große Unterschied zwischen Destiny 1 und Destiny 2 ist? Destiny 1 hat seinen kompletten Content noch. Autsch. Autsch. Aber wahr. Marathon ist ein Extraction-Shooter. Ich mag den Stil nicht. Ich finde diesen Neon-Stil porthässlich. Darauf kann ich verzichten, das ist mir wurscht. Oceanhorn hat einen dritten Teil bekommen. Wenn nur für Handys, aber er hat einen dritten Teil bekommen. Krass. Das wundert mich auch, dass Oceanhorn überhaupt so weit gekommen ist. Das ist ja so ein Zelda-Rip-Off. Ja, ich habe den ersten Teil so eine Stunde gespielt und fand es sterbenslangweilig. Katastrophe. Am 5. erschienen Pokémon Pokopia. Ich hab's mir geholt. Wie schaut's bei euch aus? Mich interessiert's nicht. Carla ist noch hin und her gerissen. Ich bin tatsächlich abgeneigt aktuell. Auch wenn ich weiß, es würde mir Spaß machen, aber ich habe es ja vor dem Podcast hier schon gesagt, es würde mir zu viel Zeit fressen. Und die Zeit habe ich aktuell in der Lebenslage nicht. Verstehe ich, würde mich ja. Ähnlich verlieren wie in Animal Crossing. Und da bin ich ja irgendwann, ohne dass ich meine Switch irgendwann am Ende, als ich jetzt für mich durch hatte, hatte ich meine Switch um 2 oder 3 Jahre vorgespult. Ich muss wirklich lachen, die Leute, die Dynasty Warrior Games gemacht haben, haben das beste Pokémon seit langem produziert. Das ist extrem funny, finde ich. Was ja persönlich kein Pokémon-Game ist. Das eigentlich kein Pokémon-Game ist, richtig, ja, aber es ist trotzdem ein Pokémon-Game, es ist ein Live-Sim. Es ist eine Mischung, also ich sag das so, magst du Pokémon, magst du erkunden, magst du so Aufbausachen wie zum Beispiel alle, Dragon Quest Builders, magst du Live-Sim, ist was für dich. Ich hab's mir geholt, einfach so, ich sag, komm, fuck it, ich guck's mir jetzt selber an. Man hat einen Haufen zu tun, es ist sehr cute, es ist echt hübsch, es läuft gut auf der Switch 2. Gutes Game. Nice. Also ich persönlich finde es gut. Am gleichen Tag erschien auch Poké Knight in the Inventory. Ich liebe Poké Knight in the Inventory. Das ist ein uraltes Game, damals noch von den ehemaligen Telltale-Machern, wo du gegen, also im ersten Teil spielst du Poker. Und zwar gegen dem Heavy aus Team Fortress 2, gegen Taiko aus einer alten Cartoon-Reihe, aus einer alten Online-Cartoon-Reihe, gegen Strong Bad aus einer alten Online-Cartoon-Reihe und gegen Sam aus Sam und Max. Gegen die spielst du Poker. Das ist einfach nur ein bescheuertes Poker-Game. Mit echten Poker-Regeln. Also keine Spezialdinger, wie zum Beispiel bei Balatro oder so, sondern einfach nur Poker. Es macht Fun. Ich mag die Charaktere, ich mag das Poker-Game, ich bin gut im Pokern. Ich habe es schon öfters abgezockt und ich glaube, ich habe den ersten 2 Stunden die Hälfte der Achievements geknackt. Also ich finde es super. Slay the Spire 2 kam auch am 5. Das kam dann direkt in Early Access. Das ist ein Roguelike-Deckbuilder. Der erste Teil war super. Kann ich empfehlen. Großartiges Spiel. Ja, genau deswegen juckt mich der zweite nicht, weil ich habe den ersten. Der zweite ist vom Content her, um genau zu sein, doppelt so viel wie der erste Teil. Ja, aber es bringt jetzt nichts, schon, wenn ich doch den ersten noch nicht mal durch bin. Achso, ja, okay. Slay the Spire habe ich, glaube ich, dir, glaube ich, gezeigt gehabt, Jürgen, richtig? Wo du das auch nur ausprobiert hast und du auch festgestellt hast, Alter, macht das süchtig. Ja, es ist so, ich wollte einfach nur mal kurz gucken, wie es funktioniert und zack, war eine Stunde rum. Ja. Also, das ist so eins, das ist wie mit Balatro, das ist dieses, du denkst, du hast 5 Minuten gespielt, aber du bist schon 2 Stunden drin. Ja, das stimmt. Am 6. März erschien auch Sumerian Six, das hat mich überrascht. Das ist ein Strategie-Stealth-Game aller Desperados und aller Kommandos. Nur halt mit bescheuerten Superwaffen-Typen, wo du Nazis verprügeln musst. Das macht immer Spaß. Nazis prügeln ist immer super. Aber du kannst zum Beispiel dich in einen Bär verwandeln oder du hast jemanden, der hat eine Tesla-Waffe. Völlig irre, aber sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Fällt euch noch was auf bis jetzt? Wollen wir noch reden? Ist die Frage, wie weit du jetzt hinspringen willst. Bis zum 12. März, ganz kurz. Nur, dass da nochmal ÖO auftaucht. Ja, ÖO, das kommt dann für die PSÖO. Aber sonst eigentlich bin ich erst auch beim 12. März dann wieder. Fatal Frame 2. Fatal Frame 2, Crimson Butterfly. Richtig, ja, das Remake. Müsstest du holen, Markus? Fatal Frame? Nee. Nicht? Wieso nicht? Komm, gruselige kleine Mädchen laufen durch Häuser und fotografieren mit ihrer Kamera Geister und erschrecken sich. Ja, aber wann soll ich das spielen? Das meine ich jetzt nachts. Wirklich nicht von dem, weil ich nicht die Zeit hätte, es durchzuspielen, sondern von der Uhrzeit her. Du weißt, nachts, wann ich in der Früh geweckt werde. Wenn keiner da ist, wenn keiner wach ist. Du meinst, wie mein Vater früher versucht hat, Horrorfilme anzugucken? Ja, genau. Wir wissen, wie gut das funktioniert hat. Nämlich überhaupt nicht, finde ich gut. Deswegen werde ich es mir einfach deswegen nicht kaufen, weil mir die Gefahr einfach zu groß ist, dass da irgendwelche gruseligen Dinge dabei sind, die meine Kids sehen, die sie nicht sehen sollen. Ja, ich verstehe dich absolut. Was dann ich interessant finde am 12. März ist 1348 Ex Voto, wo man mit einer... Wie weit bist du jetzt gesprungen? Das ist da drüber. Das ist darüber. Das ist darüber, jetzt hat. Ja, ja, mich interessiert es wegen Jennifer English. weil du mit einer... Das spielt, glaube ich, in irgendeiner... Genau. Es ist, also, du spielst halt in... Du spielst einen weiblichen Ritter, die auf der Suche nach ihrer Geliebten ist oder so, die entführt wurde. Und du musst dich halt durch die Gegend schnetzeln. Das ist ganz cool gemacht. Sieht ganz gut aus. Und das Schöne ist, das Ding kostet 25 Euro. Als rauskommt. Das finde ich gut. Das ist so ein schönes Mittel-Indie-Game. Sieht ganz gut aus, sieht interessant aus. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Da habe ich auf jeden Fall Lust zu. Ich dachte eher, du springst jetzt zu Greedfall 2, weil du den das ersten dachte, ja mochtest. Das auch. Aber jetzt habe ich tatsächlich das Ding doch noch auf meine Wishlist gepackt. Was? Fatal Frame. wo ein Wille ist, ist dann auch ein Weg, sag ich mir. Ja, das stimmt, ja. Greedfall 2, The Dying World. Ja, ich freue mich drauf. Da spiele ich den ersten Teil gerade nochmal. Darauf freue ich mich tatsächlich mehr. Das wäre auch tatsächlich eins, wo ich vor Fatal Frame holen würde. Ich weiß gar nicht, hast du Greedfall 2 gespielt? Hast du Greedfall gespielt damals, den ersten? Habe ich dir den gegeben? Ich habe den durchgekauft, durchgespielt und mich danach gefragt, wann kommt der zweite raus? Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich find, das Geile ist an Spiders, das ist ihr erster, zweiter Teil, da bin ich echt gespannt. Spiders ist so, die machen so Games, die sind kompletter Jank. Aber richtig geil. Aber auf gute Art. Aber auf gute Art, ja. Die haben nämlich... Bound by Flame ist doch, glaube ich, auch bei denen, oder? Bound by Flame ist von denen, The Technomancer war von denen. The Technomancer war super. Technomancer habe ich noch nicht richtig angefangen. Das war klasse. Steel Rising, Greedfall, Mars Warlocks, The Testament of Sherlock Holmes, Of Orcs and Men ist von denen. Das alte Adventure Grey Matter. Die machen so richtig jankigen Shit, aber guten jankigen Shit. Jetzt bei Teil 2 von Greedfall bin ich gespannt, tatsächlich. Es könnte gut werden, könnte aber auch richtig kacke werden. Wir werden sehen. Mal gucken. John Carpenter's Toxic Commando am 12. Das interessiert mich. Das ist so ein FPS-Multiplayer-Shooter. Der x-te Versuch, Left 4 Dead vom Turm zu stoßen. R-Type Tactics. Das ist doch was, Markus. R-Type Tactics? Das ist ganz cool. Moment. Gott, das ist sehr komplexe Tactics. Welcher März sind wir? 12. Immer 12. Noch 12. Da muss es nach oben sein. Nee, auch nicht. Ich bin blind. Ist über Monster Hunter Stories. Ah, ja, jetzt wo du mir sagst, über was ist. Ja, oh. Nee, habe ich bisher tatsächlich noch nichts dazu auf dem Schirm gehabt, zumindest. Ist Weltraumstrategie-Taktik-Game. Ja, A-Type weiß man ja, was es ist, aber dass es ein Tactics-Spiel gibt. Ja. Da gibt's gleich Teil 1 und Teil 2 dazu. In so einer Box. Krass. Sehr, sehr cool. Oh, the hell yeah, wenn ich mir da ein paar Bilder anschaue. Das sind die Momente, die in denen du zweifelst, ob du ein soziales Leben brauchst. Nein. Abgelehnt. Alter, das Positionsspiel. Alter, Weltraumschlachtparade-Excellence. Geil. Könntest du auf jeden Fall mal anschauen. Dann bin ich gespannt, ob dir das gefällt. Was uns allen drei vermutlich gefallen wird. Da kommt, glaube ich, eher das, was als nächstes kommt, in die Quere. Ja. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Ich habe Bock. Ich habe echt Bock, obwohl ich die ersten zwei Teile nicht gespielt habe. Ich habe die ersten zwei Teile jetzt kürzlich erst nachgeholt und bin so heiß auf den dritten. Obwohl ich gesehen habe, ist es halt das beste Pokémon-Spiel. Wie ich schon immer gesagt habe, es ist das beste Pokémon-Spiel, was kein Pokémon-Spiel ist. Ja. Ja, absolut. 100%. Meine Freundin absolut, freut sich jetzt schon drauf als ihr Spiel des Jahres. Nice. Worauf ich mich freue, tierisch, ist Seven Deadly Sins Origin. Auf jeden Fall, richtig Bock auf ein Free-to-Play-Gacha-Action-RPG. Ich kann es kaum erwarten. Mhm. Nein, was ich mich freue, aber auch gleichzeitig auch Angst davor habe, ist der 19. Herz in der Crimson Desert. Es kann, entweder wird es das beste 7 von 10 Game, was wir dieses Jahr je gespielt haben, oder absoluter Garbage. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es könnte das beste Open-World-Spiel aller Zeiten werden. Also ja, von reiner Open-World her, nicht von der Story her, weil es war zu erwarten, dass die Story nichts Großes wird, wenn die Welt so riesig wird. Es ist Pearl Abyss, die Leute, die Black Desert gemacht haben, die Story war scheiße. Ja, aber wie gesagt, aber wenn du ein reines Exploration-Game haben willst und das ist so Stefans Schiene, ja, das ist so... Ich kann die Story bewusst ignorieren, nice. Weil es keine gibt, richtig. Und ja! Das ist dieses Stefan biegt beim ersten Busch ab. Ja, genau. Aber dann würde Stefan genau das tun, was sie ja von einem wollen. Meme of Open World Games. Dü, dü, dü, dü, dü. Und dann bin ich abgerufen. Hallo, ja, ich bin der erste Boss. Ich bin auf Level 10. Stefan kommt mit der legendärsten aller Rüstungen auf Level 100. Hallo. Hallo. Ich mach so. Und weg ist er. Mhm. Also bei Crimson Desert, von allem, was ich jetzt gesehen habe, ist das Spiel, es ist zu schön, um wahr zu sein. Deswegen stehe ich dem Game extrem skeptisch gegenüber. Habe ich mir extra dafür Urlaub genommen? Ja, auf jeden Fall. 100%. Auf jeden Fall werde ich mir das trotzdem Tag 1 holen, Tag 1 spielen und werde es vermutlich hassen oder lieben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich wette, dass es eine Hassliebe wird und es bei dir am Ende so auf Platz 8 oder 7 landen wird. Es kommt darauf komme ich dann zu. Da draußen, unsere Erfahrung zeigt das Gegenteil davon. Ich sehe gerade nur, dass wir eine Stunde labern und immer noch im März sind. Das ist normal bei uns. Auf jeden Fall, Crimson Desert, ich freue mich drauf. Wie schaut es bei euch aus eigentlich? Ich habe Bock, ich spiele es auch Tag 1. Nice. Ich werde es erstmal getrost ignorieren, weil irgendwie muss ich priorisieren. Ja, kann ich verstehen. Und das ist halt die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch hassen könnte. Ja, es könnte auch wieder der Fall sein. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Fährt euch bis zum 26. März was auf? Ansonsten gehe ich bis dahin. Ich habe auch gerade drüber geguckt. Ich nicht. Nee. Okay. Bei Life is Strange Reunion. Der letzte Life is Strange Teil. Nice, cool. Wir sehen Sam wieder. Aus irgendeinem Grund. Ich bin gespannt. Ja, weil Money. Weil Money, richtig. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich werde es mal anschauen. Danach, wenn wir so runterscrollen, fällt mir persönlich nur noch die Mega Man Star Force Collection auf. Ja, wollte ich gerade sagen. Mega Man, bevor wir jetzt irgendwie in den April abbiegen. Star Force Legacy Collection. Könnte cool werden. Ich habe keine Ahnung von denen. Da müsst ihr mir was darüber erzählen. Die Mega Man Star Force habe ich auch nicht gespielt. Gespielt nicht, aber es ist ein Mega Man. Und wie lang ist es schon her, dass man wieder einen Mega Man spielen konnte? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Gute Frage. Cram 2, okay. Es kommt angeblich ein... dieses Legacy of Kain Abstinence. Das am 31. März. Was war dieses Abstinence? Ach ja, das war so ein 2D-Ableger von Legacy of Kain. Im Prinzip soll das der erste Teil sein. So eine Art der erste Teil oder gleichzeitig irgendwie nicht. Sehr weird auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht wird es erfolgreich. Wir werden sehen. Ah, Mega Man Star Force, das sieht so ein bisschen aus wie die Game Boy Advance Spiele, die rausgekommen sind vor ein, zwei Jahren. Oh, okay. Also sieht nach JRPG aus, nicht nach klassischem Mega Man. Also das muss einem nur klar sein. JRPG, du hast mich überzeugt. Wenn wir in den April gehen, da haben wir ein Game, was mich interessiert, an dem 8. April, Samson. Samson ist auch ein 25 Euro teures Action-Game, was absolute Scheiße sein kann, aber auch richtig gut sein kann. Wir werden sehen. Leider bis jetzt nur für Windows angekündigt. Ja, gerade noch drüber gesprochen, dann kommt am 16. Bock. April ein Cthulhu-Spiel. Richtig. Ja, genau. Kommt nicht so viel raus. Wenn ihr auf Action-Plattformer steht und auf richtig geil aussehende Pixel-Art, Replaced am 14. April. Saugut. Das sieht so gut aus. Replaced sieht so gut aus. Wunderschönes, ja, Pixel-Adventure. Ist halt für Consoleros, die PlayStation oder Switch haben, jetzt nicht unbedingt erreichbar. Noch nicht, nein, aber es kommt bestimmt danach noch. Würde ich für mich wetten. Am 16. April kommt Mouse IP for Hire. Ich bin gespannt. Wir dürfen als so eine Art Mickey Mouse Leute abknallen. Am 16. April gibt's dann Tomodachi Live. Ich kann damit nichts anfangen. Da müsst ihr mir von erzählen. Ich hab davon. Was ist das eigentlich? Gutes Ding zum Casual nebenbei spielen. Okay. Ist halt auch so ein Social Live. Aber mit viel mehr Chaos drin, weil Ding du viel mehr Random Encounter da drin hast. Richtig. Ich habe gehört, dass die Dinger sprechen können, und zwar auch in unserer Sprache. Das ist richtig straight. Ja, ja, die sprechen da sehr so KI-isch, lesen die halt das halt immer vor. Aber so ja, okay. vor 15 Jahren KI. Oh je. Okay. Also noch damals, als du sie richtig erkannt hast und sie echt schlecht also war. Also halt miep. Ah, okay, verstehe. Ja, mit einer großartigen Betonung. Oh Gott. Ja, ich habe halt nur davon gehört, dass sie. Ja, du kannst halt selber die Mies erstellen und dann gucken, was passiert. Und da kann halt so viel crazy shit passieren, das ist so lustig. Ich habe halt nur gehört, dass das erste unglaublich beliebt war. Ja, weil es halt so, es ist japanisch richtig. As fuck. Und das okay. Macht's richtig gut. Das macht's wirklich richtig gut. Es ist japanisch as fuck. Alles ja, noch japanischer geht's bald nicht mehr. Nice. Für mich interessant ist dann der 17. April Pragmata. Da habe ich die Demo gespielt. Es hat mich überzeugt. Du bist echt? Ein Dude. Ich habe ja, Angst davor. Ich habe die Demo gespielt und es hat mich instant überzeugt. Ich möchte dieses kleine AI-Mädchen, was auf meinem Rücken ist, beschützen. Und zwar vor allem. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Sorge, dass es richtig, richtig scheiße werden könnte. Ich hatte auch Sorge, aber die Demo, die geht nicht lang, ich glaube 10, 15 Minuten oder so. Die Demo hat mir aber noch mehr Angst gemacht, als ich da. Ich habe es nicht durch, die Demo, aber die hat mir Angst gemacht, weil sie hat mir ähnlich gut gefallen wie bei dem letzten Final Fantasy, als ich die Demo gespielt habe. Und das. Also schlechte Erfahrungen brennen sich echt tierisch ein. Ich sag dir dann, wie es ist. Auf jeden Fall, ich werde es mir holen. Ich habe da echt Lust zu. Das interessiert mich. Von der Story her interessiert es mich, von den Charakteren interessiert es mich. Ich habe nicht gedacht, dass es mit dem Fighten, mit dem Rätseln gleichzeitig so gut funktionieren kann. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall, sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, wenn es endlich erscheint. Vor allem, sie haben es vom... die haben den Release-Datum geändert. Vom 24. auf den 17. April. Finde ich cool. Dass jemand, der es nach vorne zieht, ja. Ja, das ist immer schön. Anscheinend. Die sind anscheinend fertig und wollen vermutlich irgendeinem Game aus dem Weg gehen. Ich weiß noch nicht, welchen. Am 28. April kommt dann... am 28. April kommt dann Diablo 4. I don't care. Ich bin mit Diablo 4 so durch. Also Lord of Hatred. Ich bin so durch. Ich bin schon seit Diablo 4 damit durch. Also das letzte Add-on war eine absolute Katastrophe. Ich bin so durch mit denen. Jürgen, bei dir? Diablo? Nee. Bist du auch fertig? Alles klar, wunderbar. Am 30. April kommt ein sehr schönes Narrative-Adventure von Incombini. One Store Many Stories. Das sieht nach einem sehr chilligen Game aus, wo du so einen japanischen Convenience-Store leitest. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich glaube, ich habe davon was gesehen. Das sah eigentlich ganz süß aus. Ja, kommt für alles raus und das würde ich mir hundertprozentig holen, weil das sieht richtig gut aus. Markus, hast du davon gehört? Ich habe gehört, ich liebäugle. Auf die Liste damit! Auf die Liste damit, jawoll. Ansonsten vom April her, Saros interessiert mich nicht, das ist dieses Action-Adventure-Ding. Aber Shinigami, Himeto, oh Gott, Ishokano Kabitsuta. Viel zu lange Titel. Das ist Japan Exclusive. Ich weiß, aber es würde mich so brennend interessieren, weil der Titel so lang ist. Also, es hat so Isekai-Vibes. Vermutlich ist es nur ich. Vermutlich ist es so, mein Hamster ist jetzt ein Erwachsener und wir müssen beide gegen Corporate kämpfen oder sowas. Ich würde eher sagen, dass das was mit Shinigamis zu tun hat. Wir werden sehen. Wir werden es nicht sein, ja. Sehen. Wir werden es nicht sehen, nein. Vielleicht kommt es ja irgendwann, aber ich vermute nicht. Kommen wir dann zum Mai. Am 12. Mai kommt Directive 8020, das vorher erst eins von diesen Episoden von den Survival-Horror-Wellen zum Super Massive sein sollte, aber dann zu einem komplett eigenen Game programmiert wurde. Sozusagen unser Super Massive Horror Game of the Year, Markus. Massive Horror Game of the Year am 12. Mai. Indiana Jones. Ja, ja, das kommt dann für die Nintendo Switch 2. Nee, ich meine Directive 8020. Ich weiß nicht, das ist halt von den Leuten, die auch das Game gemacht haben, was du letztes Jahr gut fandest. Wie hieß es? Das bei Dead by Daylight Universum gespielt hat. Welches von den ganzen? Welches von den ganzen? Das in dem Dead by Daylight Universum gespielt hat. Der Story-Driven Game. Ja, genau. Ja. Oh Gott. Irgendwas, was war das? The Death of Frank irgendwas? Ja, Frank Castle, ja, genau. Frank Stone. Richtig, Frank Stone war es, ja. The Casting Frank of Frank Stone war es, richtig. Jetzt haben wir es zusammengekriegt. Sieht auf jeden Fall nett aus, also. Ja, vielleicht das ist Super Massive, ja, genau Games. Das. Du weißt, was du bekommst. Richtig. Also ja, das stimmt, ja. Gruselige Stuff und Horror. Und schlechte Dialoge. Mit dummen Charakteren. Und schlechte Dialoge, ich freue mich drauf. 19. Mai... Forza Horizon 6, ich hab Bock. Wir dürfen durch Japan fahren. Ich hab irgendwie Lust dazu. Mit meinem Auto in den Fujiyama reinzubrettern. Nee, danke. Meine Autorennzeiten sind vorbei. Die Forza Horizon Games sind Arcade Games, die sind echt gut. Ich hab die beiden davor gespielt. Ich hab 4 und 5 gespielt. Ich könnte mir von meiner Frau auch das Lenkrad ausleihen, aber nein. Meine Zeiten sind vorbei. Könnte cool werden. Ich bin dann kommt Coffee Talk. Coffee Talk Tokyo ist der zweite Teil. Ach, Tokyo. Das wollte ich sagen. Coffee ja. Talk ist doch schon etwas älter. Ja, aber diesmal cool. Bist du in Tokio. Also es ist alles... Also es ist besser. Nicht unbedingt besser, aber es ist halt dadurch natürlich extrem anders. Wenn es vernünftig angepasst wird. Es ist besser, weil Japan. Wir werden sehen. Coffee Talk war cool, es war ein schönes Visual Novel. War der erste ganz nice. Dann gibt es am 21. März, das wäre was für dich, Markus, King of Tokyo. Das ist ein Brettspiel vorher, was es jetzt dann als Game gibt. Aber wenn du das Brettspiel schon hast, dann brauchst du das. Dann brauchst du das Game anscheinend nicht mehr, keine Ahnung. Hast du das Spiel? Hast du King of Tokyo? Ich hatte es mal, aber ich habe mich dann so geärgert, dass ich nicht die Deluxe Halloween Black Edition bekommen habe, dass ich es dann nicht mehr in meiner Sammlung wollte. Bis ich was geht's da? Kaijus, die Tokio zerstören. Du bist halt ein Kaiju und möchtest als erstes möglichst kaputt machen. Die anderen klar. Versuchen, okay. Dich davon abzuhalten. Reines Würfel-Luck-Game. Spielst nicht gegen Leute, die Würfelglück haben. Babsi 4D. 27. Mai... Babsi, okay, gibst du Shit aber Babsi. Und natürlich Markus' Lieblingsspiel Tales of Arise Beyond the Dawn Edition. Aber klar, das hole ich mir am 22. Yeah. Mai zum Release für die Switch 2 und spiele es auf jeden Fall. Und verbrenne es dann. Eher hole ich mir alle drei Pokémon als Shiny. Jesus. So, komm aber zu dem, was Stefan die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt. Oh Louis ja, Quest. 007 First Light. Ja, auf jeden Fall Louis Quest. For the Golden Pen. Richtig. Ey, komm, nein. Ich feiere das wirklich ab. Ich weiß, dass ich es zu Hause spielen kann. Du meinst, dass du spielst und deine Tochter zuguckt? Aber auch selber spielt und mit Bluey rumrennt. Andersrum. Genau. Natürlich gut. Die nächsten Gamer erzogen werden. Aber ich weiß, was du richtig. Meinst. Du meinst natürlich. 007 First Light, ich kann es kaum erwarten. Von IO Interactive, die Leute, die letzten Hitman-Games gemacht haben, die der Jürgen gerade spielt. Die ich gerade vertilge, und, ja. Und die halt so gut sind. Vor allem, was. Vor allem Geschichte der schwarze, vor allem was der schwarze Humor da drin einfach. So Hammer einfach nur, richtig gut. Die Story selbst interessiert mich nicht wirklich. Mich interessiert nur der schwarze Humor, wie bescheuert ich die Leute umbringen kann. Ja, ach, und dann bin ich echt so gespannt, wie sie da eine richtige Story erzählen mit den ganzen Dingen. Weil die Story von den drei Hitman-Spielen ist schon nicht uninteressant, die ist schon nett gemacht, aber es ist ja nicht das, worum es bei Hitman geht. Richtig. Nee, absolut nicht. Aber bei 007 müssen sie halt auch storytechnisch liefern und... Da bin ich gespannt. Ja, ich traue es ihnen ja durchaus zu. Also 007 versprechen mir tatsächlich einen richtig, richtigen Story-Fokus. Ich auch. Weil Zwischensequenzen können sie. Also Zwischensequenzen von Hitman sind immer sehr atmosphärisch. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Mal gucken. Am 28. Mai kommt übrigens Story of Seasons Grand Bazaar dann auch für die PS5 hoch. Das ist, glaube ich, eins der besten Story of Seasons, habe ich gehört. Mhm. Das Grand Bazaar. Ja. Das soll sehr, sehr gut sein. Das ist für mich etwas, was definitiv auf Nintendo sein muss. Okay, ja. Verstehe ich. Und da sind wir wie bei der Utaware Rumono. Vorher bekommen wir doch noch den Port von Lollipop Chainsaw Repop. Ja, aber dann, das ist für mich auch PlayStation-Vibes und nicht auf Nintendo-Vibes. Verstehe ich, aber Lollipop Chainsaw, man kann es nicht oft genug erwähnen. Und dann der 29. Mai, Lego Batman. Unser Game des Jahres. Legacy Jürgen, of the Game Dark Knight. Lego Batman Legacy of the Dark Knight, ich habe richtig Bock. Ich hab so Lust. Markus mag keine Lego-Games. Die interessiert das für mich nicht. Leider. Nee, weil für mich Lego-Games einfach was anderes gedanklich aus meiner Jugend ist. Ja, ich verstehe es, Markus. Dir geht halt nur leider was. Aber ich verstehe, warum du es nicht spielst. Ich weiß, ist schon okay. Ich verstehe es. Meine Frau feiert es auch total ab, die ganzen Lego-Games. Weil geile Story, weil witzig, weil Humor. Ja. Und da bin ich echt gespannt drauf auf das Spiel. Ich hab da so Bock drauf. Das wird so gut, hoffe ich. Also es sieht halt, also von dem, was wir jetzt gesehen haben, sieht es wirklich aus wie ein Arkham-Game, nur im Lego-Universum. Und da habe ich mich 100% dafür. Da habe ich so Bock auf dieses Game. Es wird bestimmt cool. Dann kommen wir zum Juni, am 5. Juni anscheinend. Zum ersten Mal lese ich dieses Release-Datum. Gothic 1 Remake. Es kommt. Tatsächlich. Für PlayStation. Holy shit, ja. Aber du hast auch noch vergessen, dass das beste Spiel aller Zeiten, Final Fantasy Rebirth, auch auf die Switch 2 kommt. Wie habe ich neulich zu jemandem geschrieben? Wie konnte ich das nur unterkommen? Wie habe ich neulich zu jemandem geschrieben? Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, Leuten zuzugeben zu einem Game, was alle Leute super finden, dass du es nicht magst, ohne wie ein Arschloch zu klingen? Wie ein überhebliches Arschloch zu klingen. Also ich finde, bei Final Fantasy 7 Remake klingt es ganz einfach. Ich habe die bessere Variante davon schon vor 20 Jahren gespielt. Nee, mittlerweile 30 Jahren. Punkt. Kommen wir zu einem besseren Spiel von Square, tatsächlich, anscheinend von Square. Der 18. Juni, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales. Das sieht cool aus. Das sieht so gut aus von dem, was ich gespielt habe. Die Demo, es ist echt hübsch. Es fühlt sich an wie so ein Classic-Zelda-Game. Finde ich cool. Werde ich mir auf jeden Fall 100%ig anschauen. Da habe ich Bock drauf. Nottes neues Dead or Alive. Da musste ich echt schmunzeln, als ich das gesehen habe in der Direct. Ach, ich freue mich. In dem Sony-Ding. Da musste ich echt schmunzeln, weil wir hatten erst davor darüber geredet. Ich freue mich. Kurz davor darüber geredet. Ich meine, der Podcast kommt nach diesem Podcast raus. Ja, ich weiß, ich breake gerade wieder die Immersion, aber... wir hatten darüber gesprochen, dass Dead or Alive nichts Neues mehr kommt und dann, hey, Dead or Alive ist wieder da. Ihr kriegt Dead or Alive 6 jetzt auf PS5 und ein neues ist in Development. dieser Podcast ist langsam viel zu gruselig, Leute. Ja, ich warte ja immer noch auf die Auflösung, was quasi dieses eine unbekannte Game sein soll, das rauskommen soll. Das ist auch wieder ein Match aus unserem Remake, der Remake-Cast ist. Wir werden sehen, was da noch kommt. Alles. Auf jeden Fall, ich musste da auch sehr lachen, als ich das gesehen habe. Vom Juli her sehe ich bis jetzt, was mich interessiert, ehrlich gesagt keins. Im Juli. Bis jetzt. Echoes of Aincrad ist halt das Sword Art Online-Spiel, was angekündigt wurde. Ja, Echoes of Aincrad, richtig. Ja. Das, wie gesagt, das könnte eigentlich ein ganz cooles Spiel werden. Also ich bete jetzt. Kommt schon am 10. Juli? Ich bete mir auf jeden Fall eine Chance geben. Ich will versuchen, da möglichst vorurteilsfrei ranzugehen, auch wenn es natürlich schwierig ist. Es muss mindestens so gut sein wie jedes Sword Art Online. Aber sonst bin ich vorurteilsfrei. Sonst will ich dich. Genau. Dann bin ich jetzt fast schon am 27. August mit der Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Ich tatsächlich am 4. August mit Beast of Reincarnation. Das Game von Game Freak, das Spiel. Ja, wenn man den mal machen lässt, was er auch können. Und zwar Games programmieren und mein nicht nur. Mein Lieblingsmoment in den letzten Jahren arbeiten. Im Internet ist, wo der erste Teaser-Trailer davon kam, und denkst, ja, das sieht doch ganz hübsch aus, oh, das sieht ja echt gut aus. Und dann wird Game Freak eingeblendet und das ganze Internet, was? What the fuck, Game Freak? Es war so geil. Das könnte interessant werden. Könnte zumindest interessant werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwelche Genres brechen wird, aber es wird bestimmt ein cooles Spiel. Dafür hat es zu viele Sachen auf einmal drin. Das ist Action, Strategie, sehr weird. Wird vielleicht auch überambitioniert. Wir werden es erleben. Fighting-Fans da draußen freuen sich auf den 6. August. Marvel Token Fighting Souls. I don't care. Zu nah für mich immer noch an Dead or Alive dran. Auch wenn wir im August sind, ich weiß. Ich glaube, das spiele ich dann, wenn ich es im PlayStation Plus geschenkt bekomme oder wenn es halt wirklich nur wenig kostet. Ja. Same, ja. Metal Gear Solid 2 Master Collection, hier im Sonntag August. Endlich Teil Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Bitches. Endlich ist es befreit von der PS3. Ja, lang hat's gedauert. 7 Stunden Cutscene, ich kann es kaum erwarten. Also Markus, nur falls du es irgendwann spielst, ich weiß, dass du es nie spielen wirst, ich sag's dir trotzdem. Wenn du mal das Finale spielst von Metal Gear Solid 4, nimm dir 4 Stunden nichts vor. Ja. Weil das Finale selbst 2 Stunden dauert und der Abschluss will davon 1,5 Stunden dauert. Es ist der Wahnsinn. Okay. Völlig irre. Ich hab nämlich irgendwann um 12:30 das Finale gestartet und ich war um 4 Uhr morgens irgendwie fertig damit. Ja. Also sollte ich es mir aneignen und dann spielen, ich lasse mir vorher noch einen Guide geben. Ich würde an deiner Stelle mit Metal Gear Delta halt anfangen. Ganz ehrlich. Ja, absolut, ja. Also Metal Gear Solid. Bei Metal Gear Solid 4, das ist so vollgepackt mit, was du alles über die anderen Teile wissen musst, dass dir der Schädel platzt. Okay. Also Referenzen pur, es ist brutal. Du musst eigentlich alle Teile vorher gespielt haben. Deshalb weiß ich, dass du den 4. Teil nicht spielen wirst. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich wollte das halt nur im Podcast untergebracht haben, wie lange einfach nur das Finale ist. Aber wie gesagt, Metal Gear Delta, das ist so ein Spiel, das kannst du echt gespielt haben, auch wenn du jetzt kein Metal Gear oder Hideo Kojima Jünger bist. Wir werden sehen. Am 8. September kommt dann Halloween. Das ist wieder so ein typisches Multiplayer, Singleplayer, ja, Michael Myers Spiel halt. Ja, who don't care. Ja, aber echt. Ja. Phantom Blade Zero, es interessiert mich überhaupt nicht. Es sieht absolut scheiße aus, finde ich. Aber viel wichtiger ist dann eben Wolverine. Viel wichtiger. 15. September. Oh ja, Wolverine. Eben von Insomniac. Das kann eigentlich nur gut werden. Ich bin gespannt, wie sie das mit der Heilfähigkeit machen, dass du dann vermutlich irgendwann halt zu kaputt bist. Und ja, was sie halt machen können, ist halt, dass der Heilfaktor halt nicht zu schnell ist. Dann reicht das ja schon. Wie haben sie das gemacht bei dem damaligen Wolverine-Game? Weißt du das noch? Du durftest halt nicht mehr kämpfen, musstest stehen bleiben, glaube ich. Und dann hat er sich geheilt. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall. Das ist das Einfachste, wie du es machen kannst. Dass du halt nicht in Kampf dich heilst, sondern dass du den Kampf gewinnen musst und dann halt einen Moment warten musst, dass der Heilfaktor einschlägt. Und ich habe gerade nachgeschaut, Akiba Lost ist kein Akiba Strip Remake, sondern ein interaktiver Filmadventure. Furchtbar. Am 17. Ja, auf jeden Fall September, Wolverine. Ich habe so Bock. Ich kann es kaum erwarten. Darf ich es großartig finden, dass zwischen Oktober und Dezember nur noch ein Spiel fest da steht? Ja, aber keiner da was rausbringen will. Es ist so lustig. Aber jetzt warten wir mal ab, ob es da wirklich rauskommt. Ja, darum geht es ja jetzt nicht, ob es wirklich kommt oder nicht. Das ist jetzt nicht wichtig. Es geht sich nur um das Prinzip, dass gar nichts kommt Oktober, November. Ja. Aber wer möchte denn da Konkurrenz so machen? Nein, niemand. Deswegen glaube ich auch, dass Rockstar Games nie wirklich sagt, wie viel sie es nach hinten schieben müssen, um einfach den anderen Angst zu machen. Ey, wir verschieben es um 2 Quartale nach hinten. Oh, das ist schon wieder ganz leeres Quartal. Es ist halt so geil, wie die, vor allem, wo sie gesagt haben, ja, wir verschieben das von Anfang des Jahres auf Ende des Jahres. Wie die haben Aktienkurse in den Boden geschossen damit. Das war der Wahnsinn. Der Hammer. Aber das wird, wenn es denn da rauskommt, der Release des Jahrhunderts. Da wird auch nichts anderes mehr benötigt in dem ganzen Quartal. Nein. Nee. Null. Das Ding, also, wenn der 6. Jahrhundert rauskommen sollte. Wenn es am 19. November so rauskommt, garantiere ich euch, dass der Oktober bis Dezember fast nahtlos so stehen bleibt. Und ich wette mit dir, aus irgendeinem Grund werden sich ganz viele Leute krank melden. Ja, ganz komisch. Und was ich viel krasser... Kannst du deinen Jahresurlaub nicht mehr auf dein Release-Datum planen. Weil das ist ja dämlich. Das Ding ist halt einfach, es wird alle Rekorde zerbersten. Ja. Ja. Egal wie es wird. Egal, ob es gut wird, ob es scheiße wird. Das Lustige ist, kein Händler wird genug Kopien haben. Und das Schlimme ist, es ist egal, was sie verlangen dafür. Kein Händler wird. Selbst wenn es 120 Euro kostet, die Leute werden es kaufen. Egal, wie sehr die im Internet rumheulen werden. Die werden danach alle heulen. Die werden alle sagen, oh, übertrieben. Oh, bitte macht nicht das. Ja, aber trotzdem wird es jeden Rekord in einem Fingerschnipp gebrochen haben. Es wird ausverkauft sein. Ich wette mit euch, das wird das erste Game werden, was am Verkaufstag 1 Million Sachen verkauft. Glaube ich sofort. Kopien. Ich garantiere euch, wenn das jetzt wirklich dort dann mal feststehen würde und die sagen, hey, du kannst die Vorbestellung ab September dann machen, dann ist die bis in Dezember rein ausverkauft. Und ich bin ehrlich, ich werde es mir digital vorbestellen, weil ich mir den Run darauf an dem Tag nicht antun werde. Ich werde das auch nicht antun, vergiss es. Die haben die jeweils Special Editions rausgebracht? Ich glaube, nee, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich nicht. Haben sie auch nicht nötig. Haben sie nicht nötig, ja. Ja, selbst wenn, es ist mir egal. Das hole ich mir einfach digital, weil ich prügel mich da nicht vor Mediamarkt mit irgendwelchen Leuten. Ich auch nicht. Du, verstehe ich. Also ich habe ja mit den Games nicht so viel am Hut, aber ich verstehe den Hype und ich weiß, was das alles bedeutet. Drumherum. Für Leute wie mich ist es schade, weil ich kaufe mir das irgendwann, ja, wenn es halt dann richtig günstig ist in 10 Jahren. Wir werden sehen. Also Jürgen und ich kaufen uns am ersten Verkaufstag und dann werden es dann spielen und werden dann hoffentlich Spaß damit haben. Ich finde es schön, weil dann hätte ich wenigstens mal eine Verschnaufpause bei allem, was jetzt bis dorthin rauskommt. Das heißt, das ganze letzte Winterquartal, da werden nicht viele große Spiele erscheinen. Zumindest keine großen. Was auch mal wirklich angenehm wäre, gerade wenn du mit, wie ich jetzt mit dem Spiel nicht viel anfangen kannst. Außer Nintendo, die werden so blöd sein und irgendein großes Spiel da reinpacken in das Release- Fire Emblem. Egal, das ist aber halt für die Nintendo-Zocker. Ja, aber trotzdem, egal welches Spiel, welcher Publisher da reinlegt, es wird failen. Egal, ob es Nintendo ist. Der Einzige, der es machen kann, ist Nintendo. Ja, da muss es aber das neue Mario sein, mindestens. Ja, aber du hast ja auch genug Nintendo-Pops, die eben GTA 6 nicht spielen können. Ja, aber wie gesagt, da muss es Mario sein, da muss es Zelda sein. Weil sonst wird das nichts. Ja, 100%. Ansonsten wird das legen die neue Pokémon Generation da rein. Nee, die ist ja für nächstes Jahr. Es kommt das nächste Jahr. Das ist schon angekündigt für nächstes Jahr. Und die haben es geschafft, dass das Wasser gut ausschaut. Also da bin ich ja schockiert gewesen. Darauf wollte ich mit meinem Joke raus. Das sieht jetzt schon so aus, als wäre es echt gut besser als alles andere bisher. Dass sie sagen, oh, Moment. Wir können den Leuten nicht eine bessere Qualität bieten. Ziehen wir es vor um ein Jahr. Ich lache immer noch. Den Rest fixen wir. Ja, ich finde es immer noch gut, wie Leute lachen. Was ist so für die Switch 2? Dann will ich es nicht. Ja, erst rumheulen, dass es nichts für die Switch 2 gibt. Und dann kommt was für die Switch 2. Dann heulen sie rum. Nee, dafür kaufe ich es mir nicht. Das ist so geil. Die Leute sollen einfach still sein. Nein, das sind die Leute, die am ersten Verkaufstag die Switch mit dem Spiel kaufen. Richtig. Ja, genau. Genau die sind das. Markus, hast du nicht gesagt, du wartest auf so eine Special Edition, kommt bestimmt. Sei einfach still. Wir haben auch noch nichts vom Fire Emblem gehört. Vielleicht kommt es noch irgendwann, wir werden sehen. Wenn wir dann zu den Games kommen, die unangekündigt sind, aber angekündigt sind, also noch kein Release-Datum haben, wenn ich so durchscrolle, das erste, was mir aufspringt, ist Atomic Heart 2. Braucht niemand, weil wir haben den ersten Teil schon nicht gelaufen. schon nicht gemocht. Aber von den guten Sachen tatsächlich, die mir einspringen, ist The Blood of Dawnwalker von den ehemaligen Witcher-Machern. Das sieht cool aus. Das sieht aus wie The Witcher. Nur halt als Papier. Das sieht interessant aus. Wenn ihr davon gehört habt, The Blood of Dawnwalker. Noch nicht. Nee. Noch gar nichts. The Blood of Dawnwalker, wie gesagt, es ist so ein RPG. Es ist von den Witcher-Machern. Von ehemaligen Witcher-Machern. Du siehst 100%, dass das so aussieht wie The Witcher. Nur mit Vampiren, vom Kämpfen her. Von der Story her ist es ganz cool. Du bist zum Vampir gemacht worden und willst es rückgängig machen. Du hast zwei Zyklen. Du hast Tag und du hast Nacht. Du hast Entscheidungsmöglichkeiten. Es sieht sehr, sehr geil aus. Sehr ambitioniertes Projekt. Erstlingswerk von Rebel Bros. Ich werde mir das von Bandai gepublished. Mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es irgendwann mal erscheinen soll. Bisher gibt es kein Release-Date. Neues Bloodstained. Cool. Brauche jetzt nicht unbedingt. Nice. Who cares? Schade finde ich, dass der, ich weiß es nicht mehr, ob es der Entwickler war oder der Erfinder von Bloodstained. Der ist gestorben. Erst kürzlich. Sehr, sehr schade. Einer der Writer oder einer der Entwickler, glaube ich, ist gestorben. Kürzlich. Sehr, sehr schade. Und da kommt natürlich wieder nur für Japan Bubble Bobble. Richtig, ja. Ich wusste gar nicht, dass es ein neues Bubble Bobble gibt. Ja, wieder nur für Japan. Bei uns wieder nicht. Ja, was ich lustig finde, Markus Broken Sword, also Waffe mit Fluch 1 bringen sie nochmal raus. Reforged. Oh, yeah. Im ersten Quartal. Das ist ein sehr gutes Adventure. Sehr, sehr gutes Adventure. Captain Tsubasa 2. Ja, wo der erste schon so relativ mittelmäßig war, glaube ich. Den ersten habe ich damals, ich glaube, sogar 10 Stunden gespielt. Echt? Oh, wow. Okay. Nein, es war scheiße. Was? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nein, das kannst du auch nicht schön reden. Es ist halt, du musstest, um Tore zu schießen, den Torwart müde schießen. Das heißt, du konntest nicht einfach den Ausgleich machen, wenn du halt gut gespielt hast. Nein, du musstest den gegnerischen Torwart müde gespielt haben. Hatten sie auf Deutsch auch die furchtbaren Namen wie Tobias und so weiter oder Mario? Nein, das war bei den Kickers. Okay, gut. Verwechsel ich immer. Nee, die hatten eigentlich mehr oder weniger ihre normalen Namen. Also hier Tsubasa Osura und Genzo Wakabayashi, so hießen die schon immer. Das ist halt jetzt der zweite Teil. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es mal günstig ist. Nein, es ist purer Trash, aber wenn man halt Captain Tsubasa mag, dann hat man halt zumindest ein paar Stunden Spaß mit dem Story-Modus und die mit völlig bescheuerten Schüsse machen. Cool. Ja, es ist halt Fußball. Ist nichts für mich. Castlevania, nein, Belmont's es ist Anime-Fußball. Ja, es ist Anime-Fußball, noch schlimmer. Castlevania, Belmont's Curse, ja, es sieht ganz okay aus. Es sah überraschend langweilig, sehr plain aus. Oh Gott. Sieht, spielt ich anscheinend. Ich komme mal wieder zu euch hoch. Ich habe ein bisschen schon durchgescrollt und ich habe tatsächlich jemanden entdeckt, der noch so dumm sein könnte fürs letzte Quartal. Da kommen wir noch dazu. Clive Barkers Hellraiser könnte cool werden. Witzigerweise ist es kein, dieses Hellraiser-Game ist kein Multiplayer-Slop-Shit wie damals 2013, sondern tatsächlich ein reines Singleplayer-Game. Ja, das ist von Saber Interactive, die Leute, die unter anderem das letzte Space Marine gemacht haben. Okay. Könnte cool werden. Wie gesagt, könnte cool werden. Die auch dann das John Wick Game machen jetzt zum Beispiel. Oder das Remake von Star Wars, die Knights of the Republic. Ja, wie gesagt, abwarten. Wir werden sehen, wir werden abwarten, auf jeden Fall. Control Resonant, ich freue mich drauf, ich habe Bock. Sieht sehr geil aus. Ich liebe Control, ich liebe den ersten und der zweite sieht einfach nur so völlig überzogen aus. Doch. Coromon Rogue Planet ist wieder was für Markus. Was? Coromon Rogue Planet. Oh, ich weiß, dass ich es mir holen werde. Und wieder durchsuchten wie Coromon auch. Schön. Könnte cool war werden. War für mich tatsächlich eine richtig geile Abwechslung zu Pokémon. Ich finde es lustig, dass nachdem Aspire gesagt hat, hey, wir machen Deus Ex Remastered, das komplette Internet geschrien hat. Erstens, warum? Zweitens, nein. Weil das sah absolut fürchterlich aus. Wie habe ich zu dir geschrieben? Warte nur ab, als nächstes ist Thief dran. Die haben keine Star Wars Games mehr, diese re-releasen können. Es kann passieren, dass das Thief danach dran ist. Ja, aber das Deus Ex Remastered sieht furchtbar aus. Von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir werden sehen, vielleicht kommt es in hübsch. Abwarten. Oder auch nicht. Abwarten, richtig. Dann, was mir dann nichts anbietet. Dune Awakening bekomme dann für die PS5. Das ist dieses Multiplayer Survival Action Doom Game. Survival MMORPG. The Dusk Bloods, das From Software Spiel, das exklusiv für die Switch 2 kommt. Ah ja, das nicht. Das nicht Multiplayer Bloodborne, ja. Das nicht Multiplayer Bloodborne, ja, worauf ich überhaupt keine Lust habe, ehrlich gesagt. Abwarten. Ich meine, ich kann jetzt bei den ganzen Spielen, kann man ja nur sagen, abwarten. Richtig, weil das ist Glas für die Gucken. Stimmt, ja. Das sind ja alles nur Sachen, die weil da, das Dusk Bloods kommt dieses Jahr nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, nee. Also ich kann mir bei einigen dieser Titel nicht vorstellen, dass sie dieses Jahr noch kommen. Aber was ich auf jeden Fall kaufen werde, ist Elden Ring, die Tarnished Edition für die Switch 2, weil Elden Ring. Weil du Lust hast, deine Switch 2 in der Wut durch die Gegend zu treten, verstehe ich. Du weißt, dass ich so nicht bin. Ich weiß, ja, aber dennoch, die Vorstellung ist immer lustig. So könnte ich auf Elden Ring schieben, wenn ich eine Switch 2 brauche. Im Fire Emblem-Stil. Sehr gut. Was ich gerne hätte, was ich mir auf jeden Fall holen würde, ist Enshrouded. Das kommt im vierten Quartal. Fulberies, Survival Action RPG. Das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr gutes Survival Action RPG. Es kommt aus Deutschland. Ist richtig geil gemacht. Sehr viel Action, sehr viel Aufbau. Riesengroße Welt. Sehr hübsch. Ich habe die PC-Variante gespielt ein bisschen. Ist echt, echt richtig nice. Und da habe ich irgendwie Bock zu. Natürlich auch viertes Quartal. Fable, Freunde. Fable. Das ist das, was ich vorher meinte, es gibt nur ein Label, das ich neben Nintendo zutraue, eine so waghalsige Entscheidung zu treffen, einen Blockbuster neben GTA 6 rauszubringen. Und das wäre Microsoft! Ja! Das Fable ist so gut, das kann mit GTA 6 mithalten. Fable wird interessant. Von dem, das was Schöne ich, ist gesehen, ja, dass halt haben, der Head of Microsoft Games ja nicht mehr da ist, Phil Spencer. Gott sei Dank. Fuck you, Phil Spencer. Ja, die neue ist dann aber nicht besser. Die neue ist auch nicht besser, richtig. Ja, aber ich hab so wilde Sachen schon gelesen. Ja, nehmt den PS5 und die Exclusive wieder weg. Ihr seid so dumm. Ihr seid so unglaublich dumm. Das ist der Wahnsinn. Fable wird interessant, von dem, was wir gesehen haben. Es ist so schön, wieder um wahr zu sein. Es ist wieder schön, um wahr zu sein, aber ich habe trotzdem Bock drauf. Ich muss sagen, ich werde es mir holen und ich werde einer der Menschen sein, die sich selbst im Q4 holen würden. Weil ich ja nichts anderes zu spielen habe, aber wenn jetzt GTA 6 wirklich im Q4 rauskommt, würde ich Ihnen empfehlen, schiebt es auf mindestens Q1 nächsten Jahres. Ja. Bitte. Das kann passieren. Ja, das einfach, kann passieren, dass ich nochmal ein Fable 2 von euch bekomme und ihr nicht sagt, ach, Fable ist ein Flop. Wir werden dann, bevor der Podcast released, vermutlich erfahren, wann Fire Emblem Fortuna's Wave rauskommt, weil es ist unser Podcast, der kommt am Freitag. Also wenn ihr ihn hört, ist Freitag und dadurch schätze ich mal, dass wir da bis dahin schon wissen, dass es rausgekommen ist, weil vermutlich macht am Donnerstag Nintendo eine Switch Direct. Ja, wir mussten halt nur langsam halt den Podcast rausbringen, weil sonst brauchen wir gar nicht mehr rausbringen. Es ist März. Also das ist schon alles zu spät. Letztes wir werden Jahr sehen. Waren wir also zu früh, dieses Jahr fast zu spät. Ja, ich freue mich drauf auf Fire Emblem, das Neue. Wir werden sehen. Das tun wir ja alle. Das ist ja der Nachfolger von Three Houses. Und ich habe nur eine Sorge bei dem Game, dass sie sagen, es kommt jetzt im Q2 und sie bringen wirklich eine Switch 2 damit. Ja, dann hat deine Frau halt dann deine Switch 2. Ist okay. Ja, dann vererbst du ganz großzügig deiner Frau deine jetzige Switch 2 und kaufst dir dann aus reiner Nächstenliebe dann eine eigene. Ihr kennt meine Pläne alle schon, aber... Und wenn dann eine für Pokémon rauskommt, kauft dann deine Frau eine für Pokémon und deine Kleine kriegt dann ihre erste Switch 2. So, fertig. Siehst du, ist das schon alles geklärt, Markus? Alles geklärt, Markus. Alles super. First World da gibt's Problems. Noch, ja, aber super. Hallo. Absolut. Stiegreiche Kacknurz-Problems. Gears of War E-Day. Also, ja. Ja, das könnte interessant werden. Es ist halt Gears of War. Mal gucken. Gespannt, was dabei rauskommt. Gothic davor Classic, noch Game of Thrones. Port. Alle drei Gothics. Ja, Game of Thrones, War of Westeros. Das ist was für Markus, das ist ein RTS. Das ist im Prinzip so wie diese Herr-der-Ringe-Strategie-Games von damals, wo du entscheiden kannst, was passiert. Wir werden sehen, was passiert. Gothic 1, 2 und 3 kriegen einen Port. Ja, auch 3 bin ich gespannt für die PlayStation, wie das funktioniert. Ich hoffe, es ist genauso buggy wie damals. Sonst wäre es ja nicht Teil 3. Richtig. Halo Campaign Evolved. Also Halo 1 für die PlayStation Halo 5. Noch. Ja. Halo 1 nochmal. Egal. Okay. Endlich mal wieder Halo spielen. Für die Leute, die es mögen, ich wünsche euch viel Spaß damit. Mehr sage ich dazu nicht. Was? Ich habe eben davon gesprochen. Heroes of Might and Magic. Ja, genau. Ja, Olden Era. Das soll auch irgendwann erstmal nur für PC erscheinen, das weiß ich auch noch. Was? Hitman Absolution kommt für die Switch, okay? Ja. Das ist das schlechteste Hitman, aber auch gleichzeitig mein Lieblings-Hitman. Ich mag an dem Hitman-Teil, dass es so gestreamlined ist. Der hat halt nicht so eine hohe Replayability, aber dafür spielt er sich sehr straight. Also ich sage immer, es ist das Uncharted unter den Hitman. Das Hitman hat eine richtige Story tatsächlich, also eine Story-Story. Mhm. Und jedes einzelne Ding hat so Story-Kapitel, wo du dich auch so ein bisschen entscheiden kannst. Nur die Story ist crap, die Sachen, die du machen kannst, sind crap und das Spiel ist crap. Aber ich liebe dieses Spiel, weil es so... Ja, der legendär ist das schlechte Level mit den Nonnen. Ja, absolut. Wo du die erste Nonne direkt umbürgen kannst, während sie mit dem Typen redet. Fantastisch. Hollow Knight Silksong kriegt ein Add-on. Cool. Ich habe das erste noch nicht richtig gespielt, aber ich habe es angespielt und ich kann nur sagen, Add ist schwer. Horizon Hunter's Gathering oder auch Flop mit Ansage von Guerrilla Games. Cool. Ja, sie bringen sich selber darum, noch einen dritten Horizon-Teil zu machen damit. Das ist Sony. Sony hat gesagt, wir wollen noch ein Live-Service-Game. Wir haben doch wieder eins in den Sand gesetzt. Wir wollen aber noch eins. Wir machen okay, das so lange, bis es erfolgreich ist. Ja, die schmeißen uns das an die Wand, ins Gesicht, sondern bis eins kleben bleibt. Wie wäre es hier mit dem schlechten Monster Hunter-Klon von damals? Gauntlet. Dauntless. Ah, okay. Dauntless. Okay. Und im Horizon-Universum. Inazuma 11 RE. Inazuma 11 ist auch so nicht tot zu kriegen. Nee. Es überrascht mich immer wieder. Also im Positiven. Das ist auch so eine Marke. Ist ja nicht erst eins erschienen? Die an mir komplett vorbeigegangen ist. Der Anime. Ist ja nicht aber erst eins erschienen? Es muss so das Kickers der späten 2000er gewesen sein. Nee. Insoy kommt dann raus, dieser Livestream. Bin ich mal gespannt. Ins-Klon, keine Ahnung. Soll tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Arbeitet das sich voll viel mit KI? Ja. Ja, ja. Unglaublich viel mit KI. Kena 2 kommt, cool. Scars of Cosmora. Kena 1 ist im Prinzip ein Pixar-Animated zum Mitspielen. Wunderschön. Nö, es ist nicht schwer. Wunderschön und es ist gut. Ich habe gehört, dass die Bosse schon Souls-Niveau haben sollen. Echt? Ja. Für mich ging es eigentlich. Ja, okay, gut. Also, du, wie schnell bist du durch die Dark Souls durchgerauscht? Never mind. Für mich war es leicht. Ich habe einfach eine große Waffe gehabt, dann war es nicht mehr schwer. Ich habe Big Bang gemacht und dann ging alles kaputt. Let It Die kriegt eine Offline-Version. Let It Die war nicht mal die Online-Version gut. Lords of the Fallen 2 könnte cool werden. Lords of the Fallen 1 ist ein nettes Souls-like. Mal schauen, wie der zweite Teil wird. Es war auf jeden Fall besser als das Original Lords of the Fallen. das war auch nicht gut. Lorelei and Laser Eye ist ein sehr gutes Adventure. Gesundheit. Wo du tatsächlich mitschreiben musst. Das ist ein Puzzle-Game, wo du echt mitschreiben musst, weil es so der war, ein krasses. Lost Skies. Ah, das war dieses Survival-Ding. Okay. Dann Marvel 1943 Rise of Future. Man hat nie wieder was davon gehört. Das wird auch nicht mehr kommen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ganz stark. Es wurde angekündigt. Wann wurde das angekündigt? 24. 2 Jahre her. Ich habe das nicht mal mehr ein Wort davon gehört. Ich sag nicht, dass es... Nee. Vielleicht kriegt es irgendwann so ein Silent Shadow Drop und keiner redet mehr darüber. Es könnte passieren, ja. Moonlighter 2. Wollte ich gerade sagen, Moonlighter 2. Freue ich mich riesig drauf, wenn es endlich mal... Dates kriegt. Ja, bin ich auch sicher drauf. Mortal Shell 2, der erste war ganz nett, aber für zu kurz. My Time at Aberystwyth, das ist einer dieser My Time Games, also halt My Time at Portia. Aber da reicht ja eigentlich eins und Sandrock finde ich da aktuell richtig gut, kann ich empfehlen. Darf ich schön finden, dass dann hier noch ein Cthulhu-Spiel ist? Ich werde meinen eigenen Worten gestraft. The Mount Omen of Cthulhu. Ja. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht wird, aber es ist, ich hab vor einer Stunde habe ich noch gesagt, keiner traut sich Lovecraft-Spiele zu machen. Bin echt gespannt. Neon Abyss 2 kriegt einen zweiten Teil. Cool, why not? Ist ein Run-and-Gun Roguelike. Whatever. Dann gibt es, was mich noch einfällt. Ah ja, No More Room in Hell 2 ist okay, warum? Das ist auch so ein schlechter FPS-Shooter eigentlich. Ja, Onimusha Way of the Sword. Stimmt, das war oh ja, das könnte cool werden. Da habe ich das Problem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, das Kämpfen ist mir zu langsam. Das Kämpfen ist mir viel zu langsam. Palworld, der Full Release. Davor noch Once Human. Once Human ist so ein Survival-Action-Game, könnte auch noch ganz gut werden. Was ich kann Survival-Action-Game nur langsam nicht mehr hören. Palworld ist cool. Palworld macht Spaß. Ich mag Palworld. Mir geht's einfach nur, das ist so wie alle 5 Minuten Souls-Likes rauskommen, kommen alle 5 Minuten Survival-Action-Games raus. Ja. Ja, allein wie oft haben wir jetzt in der Liste schon Survival-Action-Games gehabt? Ja. Oh ja. Yeah, Path of Exile 2, das beste Diablo? Path of Exile, ja. Path of Exile 2, das bessere Diablo, das ist echt gut. Das ist ein saugutes Game. Es ist das, was Diablo 4 sein wollte. Ja, richtig. Das Pokémon Champions und Colosseum, die werden, glaube ich, re-released nochmal. Pokémon Champions ist einfach nur wieder. Achso, so das ein ist Handy, das Camp, ist ein Handyslop. Ja, ein Handyslop. Pokémon Colosseum ist ein Re-Release für den. XD. Ja, genau. Das sind die GameCube-Spiele, die dann in den Emulator geworfen werden. Neues Professor Layton für Leute, die es mögen. Viel Spaß. Für mich ist es nix. Resonance, A Plague Tale Legacy. Das wird cool, hoffe ich. Weil es ist der dritte Teil der Plague Tale-Reihe und die Plague Tale-Spiele sind beide sehr, sehr gut. Wo ich auch nur empfehlen kann. Der erste ist ein bisschen nervig, weil dein Bruder dich ständig nervt mit Amicia, Amicia, Amicia, wo den kleinen Jungen River City Saga. Also es gibt wieder einen neuen Brawler in der River City Universum. Der könnte cool werden, ja. Ja, er hat Samurai unglaublich Pizza gutes Pixelwork. Also, es ist richtig cool. Samurai Pizza Cats, nein, danke. Das kann nur schlecht werden. Silent Hill Townfall, bin ich gespannt drauf. Von dem, wann die ein bisschen angekündigt haben. Silent Hill nur in England. I'll take it. Nehme ich. Das klingt gut. Da, auch Sinking City 2. Ja, das ist ein Fanprojekt sozusagen. Also eigentlich ein Projekt von Leuten, die das wurde über Kickstarter finanziert, der zweite Teil. Yes, da haben die Leute auch nicht von Frogwares, die haben die ganzen Sherlock Holmes Spiele gemacht. Ja. Skate kommt vom Release raus. Skate ist halt, naja, Skate ist halt kein Tony Hawk. Solaster 2, bin ich gespannt. Ich mag Solaster. Kommt aber erst für Windows, danach für die Konsolen, das weiß ich. Solaster ist cool. Ist halt für Leute, die es ist halt Dungeons and Dragons. Neues, ja, die ein neues Baldur's Gate haben wollen. Ja, nur halt nicht so hohe Ansprüche dran haben. Es, richtig, ja, genau. Also es ist für Leute, die Baldur's Gate mögen und das Kampfsystem mochten. Also es fokussiert sich viel mehr auf die D&D-Regeln. Ich fand jetzt den ersten gut. Freue mich auf den zweiten. Mhm. Star Wars Galactic Racer. Ja. Der Nachfolger von Episode 1 Racer. Aber wenn ich keinen Vato da drin habe, der macht. Will ich nicht haben. Da will ich nicht haben. Zero Company, Star Wars Zero Company ist ein RTS, das ist so eine Art. Ist halt von Respawn, ist Call of Duty im Star Wars Universum. Nein, ist es nicht. Zero Company ist tatsächlich. Eine Art, mein Gott, Turn-Based Tactic RPG. Aller, wie heißt es? Na, das mit den Aliens. Wo du dich im Taktik. XCOM. Ja, genau. Alle XCOM. Ja, da will ich erstmal abwarten, wenn das von Respawn kommt. Da bin ich echt gespannt. Das wird bestimmt cool. Mal gucken. Ja, Mario Sunshine. Haha. Auch der Port dann. Ja, genau. Der Port dann, richtig. Mario Sunshine. Also das Original Mario Sunshine. Wir haben es halt in der Collection haben wir es halt schon gehabt. Tomb Raider Legacy of Atlantis. Das könnte cool werden. Sah auf jeden Fall nicht scheiße aus. Warten wir mal ab. Dann sind wir hier bei, was wir eben schon erwähnt haben, Trails in the Sky, Second Chapter. Ja, aber das ist, glaube ich, die dritte Variante von dem ersten Tomb Raider, die dann neu released wird. Wo ich auch bei Trails in the Sky den Leuten wieder empfehlen würde, vorzubestellen. Weil zumindest an die Disc war schwer, danach noch ranzukommen. Okay, krass. Ja, Titan Quest 2. Printrun. Titan Quest 2 habe ich auch gehört, soll sehr, sehr gut sein. Es kam jetzt für Windows raus im Early Access. Das soll richtig, richtig gut sein. Da bin ich auch gespannt drauf. Nee. To Rock Origins. Beim besten Willen nicht. Von dem, was ich da gesehen habe, das können sie behalten. Wenn das rauskommt, ich werde es mir antun. Einfach weil Dinos und weil To Rock. Ah je. Valheim, ich habe Bock auf Valheim. Ich liebe Valheim. Valheim ist ein, ich weiß, es ist auch ein Sandbox, ein Survival-Game, aber ich liebe den Stil, ich liebe die Musik, ich liebe, ich habe das auf dem PC und auf der Xbox sehr lang gespielt. Der wird diese chille Viking-Atmosphäre, während du irgendwelche Sachen kaputt haust, finde ich sehr, sehr geil. Warhammer 40.000 Boltgun 2. Ja. Da habe ich den ersten Teil, der erste Teil. Gott sei Dank muss man bei Warhammer ja nichts kennen. Ja, bei den Shootern ist es nicht so wichtig. Es ist, wenn du wirklich das Tabletop spielen willst, dann musst du erstmal, keine Ahnung, 50 Romane gelesen haben. Ja, das stimmt, ja. Vampire Crawlers, The Turbo Wildcard von Vampire Survivors. Das ist Vampire Survivors Deck Building Roguelike. Sieht gut aus. Es hat denselben Humor. Ich freue mich. Von den Warhammer Games gibt es halt ein neues Dawn of War. Nee. Das Einzige, was mich interessiert, ist dieses Warhammer-Game von den von Owlcat. Dieses Warhammer-Game, das der zweite Teil. Da freue ich mich drauf. Du meinst Rogue Trader oder was meinst du? Es gab erst Rogue Trader, aber es gibt noch einen Teil, aber der ist ja nicht aufgeführt. Die machen auf jeden Fall noch. Mir fehlt tatsächlich auch noch was ich jetzt nicht aufgelistet gefunden habe, worauf ich mich freue. Welches? So ein cozy Game, Moonlight Peaks. Moonlight Peaks, okay. Ja, das ist jahrelang, wird das immer schon wieder gesagt, kommt Ende des Jahres. Hier war schon, das schon mehrfach auch rausgeschoben wurde, Witchbrook. Ja, Witchbrook auch, genauso. Aber ja. Tatsächlich, Moonlight Peaks hat jetzt für dieses Jahr ein Release-Date bekommen. Oh, und? Quartal 2, Quartal 3. Also. Sie sind schon mal näher dran als nur Ende des Jahres. Wir werden sehen. Was aber auch nicht aufgeführt wurde, also Dark Heresy ist das, also dieses Dingens von Owlcat. Was aber auch nicht aufgeführt wurde, ist The Expanse, Orisis Reborn. Da freue ich mich auch drauf. Eine Art Mass Effect, nur von den Owlcat-Game-Machern. Finde ich cool. Ist auch ein Game, was ich mir auf jeden Fall freue. Vielleicht kommt es dieses Jahr. Wie ihr wieder hört, es ist ein... Unser Einkaufskorb ist voll bis oben hin. Du hast doch Yoshi unterschlagen. Ja. Es gibt nur das Yoshi-Game? Yoshi and the Mysterious Book. Ja, ganz unten. Ja. Yoshi. Echt? Oh. Was? Die Frage ist, was für ein Yoshi-Game wird das? Nee, das ist halt wieder eins aus dieser Reihe, wo Yoshi in irgendeiner speziellen Welt ist. Er war vorher in so einer Knetwelt und in was weiß ich. Und diesmal ist er halt in so einer Buchwelt. Ah, okay. Und das sieht ganz cute aus. Und natürlich neues Is, weil es gibt immer neues Is. Ja, kein Is. Das ist ein Re-Release von dem Is, das sehe ich. Memories of Zelda ist ein Re-Release. Ist ja wurscht, aber es muss immer ein neues Is geben. Egal, ob es ein Re-Release ist oder nicht. Ein Game in der Art von Disco Elysium, Zero Paradise. Ein Zeitreise-Detective. Vollkommen irres Game. Gab es eine coole Demo von, die habe ich ausprobiert. Das ist ein Zeitreise-Detective, ist richtig geil. Da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, wie gehört, Einkaufskorb ist voll bis oben hin. Unsere Pile of Shames werden wir nie wieder zu Ende kriegen in unserem Leben. vermutlich. Auf jeden Fall, das, was ich jetzt demnächst rauskommt, was ich mich halt tierisch drauf freue, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist halt eindeutig Crimson Desert. Was kommt bei euch in der nächsten Zeit raus, auf was ihr euch freut? Monster Hunter Stories 3. Monster Hunter Stories, alles klar, wunderbar. Ja. Nächste Woche. Stimmt. Dann würde ich sagen, ich danke euch, Freunde, dass ihr mit mir hier wart und euren Warenkorb gefüllt habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Jetzt drücken wir einfach auf Kaufen und dann warten wir, bis die Sachen erscheinen. Ist eine gute Idee. Alles klar. Ich danke euch, Freunde. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. Ciao, ciao.